Ja, wir begrüßen jetzt hier die Piraten des Kreises Borken in Südlohn im Haus Wilmers zu einem Vortrag von Siegfried Kerkhoff aus Rehde, der dort schon lange im Rat der Stadt Rehde sitzt und arbeitet und uns einiges hier aus der kommunalen Tätigkeit berichten möchte. Und wir sind sehr gespannt. Siegfried, du hast das Wort. Ja, schönen Dank. Liebe Parteifreunde, erstmal nochmal schönen guten Abend. Ja, ich bin gebeten worden, einen kleinen Vortrag zu halten über das Thema Kommunalpolitik. Wie können sich Piraten in der Kommunalpolitik aufstellen? Alles, was damit zusammenhängt. Wie kann man so eine Sache, die ja 2014 für uns ansteht, wie kann man die angehen? Zu meiner Person gleich so ein paar Sachen. Also ich bin weder der Mediator oder der tolle Media-Freak. Ich arbeite zwar an der Stelle für Informationstechnik und beschäftige mich sicherlich viel mit Informationsmedien, aber das, was ich hier vortrage, ist tatsächlich zum größten Teil aus meiner kommunalpolitischen Erfahrung. Außer diesen üblichen Daten habe ich dann mal aufgeschrieben aus meiner Erinnerung, wo ich schon überall drüber rumgewirbelt habe. Und ich habe festgestellt, das war also schon eine ganze Menge auf kommunaler Ebene. Ich glaube, wir müssen es dann aufgeben und ihr müsst euch die Aufzeichnung anhören, das ist alles nichts. Okay, ich mache einfach mal weiter, weil da scheint die Technik nicht ganz zu funktionieren. Die Technik funktioniert, das WLAN funktioniert. Ja, oder so. Auf jeden Fall, ich habe also wirklich in vielen Bereichen der Kommunalpolitik mich aufgehalten, habe Parteipolitik gemacht und ich bekenne mich auch, dass ich lange Zeit in der CDU tätig war und ich habe dann auch meine Wiki-Seite geschrieben, bin dann aus der CDU ausgetreten, weil ich wirklich an Strukturen gestoßen bin, die es nicht zu überwinden galt. An Proporz, an Mangeltransparenz der Entscheidung und wie das in der CDU sehr häufig ist, in anderen Parteien auch, aber ich habe es immer sehr schlimm in der CDU empfunden, an Personalquerelen und war eigentlich schon so weit, dass ich gesagt habe, ich werde dann mein Ratsmandat, was ich noch habe, was ich auch fraktions- und parteilos wahrnehme im Moment, niederlegen, beziehungsweise zum Ende der Legislaturperiode niederlegen und habe mich dann irgendwann mit dem Wahlprogramm etc. der Piratenpartei beschäftigt und habe dann zu meiner damaligen großen Überraschung etliche Übereinstimmungen gefunden. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist nochmal was ganz Neues, das packst du nochmal an. Ja, unter anderem stehe ich deswegen hier. Wie gesagt, alles das, was ich hier so erzähle, ist aus meiner persönlichen Erfahrung heraus. Die Quellen habe ich Seminarunterlagen entnommen. Ich habe also etliche Seminare an der Konrad-Adenauer-Stiftung besucht und dann eben auch bei der Friedrich-Ebert-Stiftung so ein bisschen Feindberührung gehabt, um da dann auch das ein oder andere Referat und Seminar mitzubekommen. Und daraus stammen auch etliche Folien bzw. Ansätze, die ich daraus entnommen habe. Kann ich übrigens sehr nur empfehlen, die Konrad-Adenauer-Stiftung und die Friedrich-Ebert-Stiftung macht sehr viele Seminare zum Thema Kommunalpolitik und die steht auch nicht Parteimitgliedern offen. Das müssen die wegen ihrem Stiftungszweck machen. Also es gibt sehr schöne, wer sich wirklich mit Kommunalpolitik beschäftigen will, sehr schöne Seminare zu den Einzelthemen, Finanzen, Bauen und so weiter und so fort. Also ich habe die ganze Palette da einmal besucht und fand das sehr interessant. Das, was ich hinterher im dritten Kapitel des Vortrages unter Denkansätze, Vorschläge und so weiter vorstellen möchte, habe ich extra hingeschrieben. Gibt wirklich nur meine persönliche Meinung wieder, meine Erfahrung, wie man bestimmte, sag ich mal, Wahlstrategien entwickeln kann, die es dann auf kommunaler Ebene geben kann. Wie gesagt, ich habe mittlerweile drei Bürgermeisterwahlkämpfe durchgezogen als Wahlkampfbeauftragter, Landtagswahl, Kommunalwahl, Kreistagswahl. Und das, was ich hier so kultur, ist meine Erfahrung daraus. Ich habe mit Tobias abgesprochen, dass dieser Vortrag für die Piraten frei verfügbar ins Netz gestellt wird. Und wer möchte, kann jeder einzelne Folie kopieren, ändern, machen, tun, für eigene Vorträge benutzen. Kein Problem. Ja, bei dem Thema Kommunalpolitik möchte ich mich so ein bisschen Gliederung und Strukturen in NRW einmal mit beschäftigen. Das zweite dann vielleicht mal ein bisschen die Aufgaben einer Gemeinde grob skizzieren. Wichtigstes Thema immer von zu Hause bis in die Politik. Es geht um Finanzen, Grundzüge der Gemeindefinanzierung. Dann vielleicht dieses Thema Wahlen, Kreistag und Gemeinderat. Ich habe die Bundestagswahl jetzt mal so ein klein bisschen außen vor gelassen, weil es ja hauptsächlich um Kommunalpolitik geht. Da werden wir uns vielleicht mal ein paar Datenreihen angucken, um zu schauen, wie sieht es denn vielleicht für die Piraten bei so einer Kommunalwahl aus. Und das Letzte sind dann die von mir eben schon angesprochenen Denkansätze und Handlungsvorschläge, die ich dann mal entwickelt habe. Ja, in dem Begriff Kommunalpolitik steckt irgendwo der schöne Wortstamm Kommune. Und dann habe ich gedacht, hat das eigentlich was mit den Piraten zu tun? Naja, Kommune, die gab es mal. Und zwar war das so eine politisch orientierte Wohngemeinschaft, die in West-Berlin gegründet und dann 1967 auch wieder beendet wurde. Und da steht so ein schöner Satz: Die Kommune entstand aus der außerparlamentarischen Opposition der Studentenbewegung. Sie war gedacht als Gegenmodell zur bürgerlichen Kleinfamilie, als Reaktion auf eine Gesellschaft, die von der Kommune als sehr konservativ eingeschätzt wurde. Da habe ich gedacht, naja, so ein bisschen was von den Piraten steckt da schon drin. Ja? Wenn ich mir das vielleicht anders übersetze und sage, die Piratenpartei ist eine neue Bewegung, die als Gegenmodell zu den bürgerlich etablierten Parteien, als Reaktion auf die Politikkultur, die in Deutschland gepflegt wird, entstanden ist, dann denke ich mal, finden wir da schon Übereinstimmungen oder Ansätze zumindest. Das aber mehr so ein bisschen als Einsteiger. Ja, wenn man sich mit Kommunalpolitik beschäftigt, sollte man so ein klein bisschen sich die Historie angucken, wobei ich nochmals vorausschicken muss, das, was ich jetzt hier in so einem Dreiviertelstunde Vortrag mache, ist ein Ritt über die gesamte Kommunalpolitik und man könnte sich mit jedem einzelnen Thema sicherlich 2-3 Tage beschäftigen. Aber vielleicht mal so ganz außen vor, Kommunalpolitik ist tatsächlich über Jahrhunderte die Ebene gewesen, wo die Leute am ehesten die Obrigkeit mit identifiziert haben. Wenn man sich mal so die Alten vom frühesten Mittelalter über alle Epochen, die da gewesen sind, anguckt, war es einfach aufgrund der mangelnden Medienbreite so, dass der Schulze vor Ort, der Vogt, der Meier und so weiter, wie sie heißen, tatsächlich die politische Instanz für die Bürgerinnen und Bürger war. Die wenigsten, eben vielleicht dann nicht unbedingt Adelige, hatten dann den Zugang zu den entsprechenden Königshäusern und so weiter, sodass der Bürger tatsächlich mit seinem Ortsschulzen wirklich die gesamte Obrigkeit identifiziert hat. Wenn man das dann vielleicht auf heutige Verhältnisse überträgt, wird man feststellen, dass so einiges davon übergeblieben ist. Davon, wenn wir uns jetzt über kommunale Selbstverwaltung unterhalten, ist sicherlich ein ganz prägender Schritt die preußische Städteordnung von 1808, wo wirklich erstmals von oben nach unten Aufgaben delegiert wurden und die Selbstverwaltung in den Gemeinden tatsächlich auch in sehr eingegrenzten Bereich möglich war. Da waren die Preußen damals sehr weit vorne. Aufgenommen hat das sicherlich die erste demokratische Republik, sprich die Weimarer Republik, die tatsächlich die kommunale Selbstverwaltung in einem extra Artikel, hier in Artikel 127 der Weimarer Verfassung, im Rahmen von bestimmten Grenzen garantiert hat. Von daher muss man sagen, da sind also tatsächlich in diesem Artikel schon Rechte des Staates, der Obrigkeit, an die Gemeinde weitergegeben worden. Ja, dann kam die unsägliche Zeit, Drittes Reich, und ein typisches Merkmal war eben halt die Gleichschaltung. Kennen wir wahrscheinlich alle noch aus den Geschichtsunterrichten. Was man daraus entnehmen kann, ist, Zentralstaat und kommunale Selbstverwaltung schließen sich aus. Das ist so. Das funktioniert nicht. Und das haben die Nazis dann auch ziemlich radikal durchgezogen und haben dann eben über die Gleichschaltung diesen Einheits-, den Zentralstaat geschaffen, und damit wurde die gesamte kommunale Selbstverwaltung abgeschafft. Daraus hat man gelernt und hat gesagt, nach dem Dritten Reich stand eigentlich die kommunale Selbstverwaltung überhaupt nicht zur Diskussion. Die Alliierten in Verbindung mit unseren Vätern des Grundgesetzes haben dann auch die föderalen Strukturen in unterschiedlichster Art und Weise ins Leben gebracht, und daraus resultieren heute noch verschiedene kommunale Verfassungen. Wir wissen, dass die Kommunalverfassung von Bayern bis Flensburg, sprich Schleswig-Holstein, recht unterschiedlich sind. Immerhin hat es im Grundgesetz dann den Artikel 28 gegeben, wonach eindeutig den Gemeinden das Recht zugesprochen wurde, örtliche Angelegenheiten, sprich Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft, im Rahmen übergeordneter Gesetze selbstständig regeln zu dürfen. Heutzutage findet man sogar einen ähnlich lautenden Paragraphen in der europäischen Verfassung. Ja, warum ist über Jahrhunderte gesehen die kommunale Selbstverwaltung eigentlich ein Erfolgskonzept? Da gibt es so drei Begriffe im Prinzip. Erstens die räumliche Nähe. Es ist einfach so, dass in diesen kleinen politischen Einheiten die Leute sich viel stärker mit den Themen, die sie wirklich berühren, auch auseinandersetzen. Ja? Kann man vielleicht in den Großstädten, geht das sicherlich mehr abhanden. Dafür gibt es dort dann das berühmte Ortsteildenken, ja? In Köln unsere Fädels und so weiter und so fort. Aber diese räumliche Nähe ist ein wesentlicher Kriterium, wenn man sich mit Kommunalpolitik beschäftigt. Ich spreche da auch diese vier Punkte bewusst an, weil wir uns hinterher sicherlich bei der Diskussion, wie wollen wir Kommunalpolitik als Piraten gestalten, immer wieder mit diesen Punkten auseinandersetzen werden. Dann gibt es die sachliche Nähe. Man unterstellt den Bürgerinnen und Bürgern grundsätzlich erstmal, dass sie von dem, was sie auch betrifft, Ahnung haben. Das muss nicht immer so sein, aber grundsätzlich, wenn man mit Bürgerinnen und Bürgern über örtliche Themen spricht, wird man feststellen, die haben alle Ahnung. Das ist ungefähr so wie mit den 80 Millionen Bundestrainern, die wir haben. Ja? Aber grundsätzlich stimmt das natürlich. Ja, dann gibt es so eine sogenannte soziale und politisch-personelle Nähe. Hier beschreibt das dieses Kleinklima, das eben insbesondere in kleineren Städten und Gemeinden vorhanden ist und wo man auch mit den Bürgerinnen und Bürgern anders in die politische Diskussion kommt, als es zum Beispiel auf Landes- oder Bundesebene ist. Das wird unter diesem Punkt hier zusammengefasst. Und ganz stark eben die sogenannte emotionale Bindung, die wir gerade im ländlichen Raum hier, glaube ich, noch ganz stark haben. Die Leute sind meistens mit ihrer Kommune, mit ihrem Ortsteil sehr stark verwurzelt. Und wenn man Kommunalpolitik macht, muss man schon gucken, dass man auch, ja, ich sag mal, die Emotionen dieser Bürgerinnen und Bürger auch erreicht. Als erstes, das vielleicht so ein bisschen vorweg, als erstes möchte ich mich ein bisschen mit den Gliederungen und Strukturen der kommunalen Ebenen in Nordrhein-Westfalen beschäftigen. Das, was an oberster Stelle steht, wir haben in Nordrhein-Westfalen rund 18 Millionen Einwohner und diese leben in 396 Gemeinden. 23 davon leben in kreisfreien Städten, die übrigen gehören entsprechenden Kreisen an. Und da gibt es so eine Sonderstruktur in Aachen, die haben da so eine Städteregion gebildet, ein relativ neuer, großer Bereich. Ja, alles, was da sich abspielt, wird im Landtag geregelt, als in NRW die oberste Instanz. Ich gehe jetzt auf die ganze Landtagsstruktur natürlich nicht großartig ein, weil ich vielmehr etwas zu dem, was da drunter kommt, sagen möchte. Das Kind, was ein bisschen unbekannt ist, was aber relativ viel macht, sind die sogenannten Landschaftsverbände, von denen man nur weiß, dass sie existieren, aber selten weiß, was sie überhaupt tun. Und die tun eine ganz schöne Menge. Gerade im sozialen Bereich sind die Landschaftsverbände sehr stark aufgestellt. Da gibt es auch eine sogenannte Landschaftsversammlung, die sich aus den Kreisen rekrutiert. Und diese Landschaftsverbände haben Krankenhäuser, soziale Einrichtungen und so weiter und so fort. Also da passiert schon eine ganze Menge. Darunter gibt es die sogenannte Ebene der Regierungsbezirke. Wir haben hier Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Köln und Münster. Und die sind politisch, sag ich mal, zusammengeschlossen im sogenannten Regionalrat. Auch ein Kind, das wenige Bürgerinnen und Bürger kennen, von dem man aber oft betroffen ist. Ich sage mal, die gesamte Geschichte, Schiene, Bahn, Straße, alles über den Regionalrat geregelt. Da gibt es einen Zweckverband Schiene, da gibt es einen Regionalplanungsrat, der die gesamte Verkehrsplanung macht für nur eine Region. Auch dieser Regionalrat wird aus den Kreistagsmitgliedern im Prinzip bestückt und hat schon eine gewisse Bedeutung. Also allein mit diesen Themen könnte man sich den ganzen Abend beschäftigen. Ja, das, was uns dann schon ein bisschen näher kommt, sind die Regierungsbezirke hier, Regierungsbezirk Münster mit unseren fünf Kreisen, sprich Borken, Coesfeld, Recklinghausen, Steinfurt, Warndorf und die drei kreisfreien Städte Bottrop, Münster, Gelsenkirchen. Die sind eben im Regierungsbezirk Münster zusammengefasst. Und da ist auf unserer Ebene das, was uns auch dann kommunal bewegt, der Kreistag. Das habe ich in der Taste erwischt, die war nicht so gut. Ja, in unserem Kreis Borken haben wir dann rund 370.000 Einwohner, 17 Gemeinden. Davon ist Bocholt eine sogenannte große Gemeinde. Werden wir hinterher sicherlich noch drauf eingehen. Und 5 sind sogenannte mittlere Gemeinden. Dazu gehören Aarhus, Borken, Gronau, Stadtlohn und Frieden und der Rest sind kleine Gemeinden. Warum ist das gegebenenfalls wichtig? Große Gemeinden und mittlere Gemeinden können vom Kreis Aufgaben übertragen bekommen. In dem Fall Bocholt ist es zum Beispiel so, dass Bocholt ein eigenes Jugendamt hat. Das ist eine Aufgabe, die sie vom Kreis übertragen bekommen hat. Die mittleren Städte oder mittleren Gemeinden haben das nicht. Dort wird die Aufgabe von dem Kreis geleitet, mit entsprechenden Nebenstellen gegebenenfalls. Und das hat dann auch sofort zur Folge, dass man an der sogenannten Jugendamtsumlage, die meistens kontinuierlich steigt, also eine Abgabe, die man an den Kreis leistet, dass die dort dann entsprechend abzuführen ist, wenn man eben mittlere Gemeinde ohne Jugendamt ist. Ja, auf der Ebene treffen wir uns dann im Gemeinderat der entsprechenden Städte und da werden wir uns dann gleich ein bisschen mit beschäftigen. Ich habe schon mal gesagt, wir sind jetzt auf der Ebene des Kreises. Der Kreis nimmt also ganz grob gesprochen gemeinsame Aufgaben für die Gemeinden wahr. Das heißt also Aufgaben, wo die einzelne Gemeinde überfordert wäre, beziehungsweise die sie alleine nicht stemmen kann oder die entsprechend koordiniert werden müssen. Da gibt es eine ganze Reihe von Bereichen, die der Kreis regelt und wir gucken uns die gleich nochmal vielleicht ein bisschen näher an. Seit 1999 haben wir eine Änderung, da gibt es dann den sogenannten hauptamtlichen Landrat, der löst den bis dahin geltenden Kreisdirektor ab. Wir hatten unseren Oberkreisdirektor Pingel, wer den noch kennt. Ein sehr tafter Mensch, sag ich mal. Und es gab dann, ich sag das mal mit bösen Worten, den Grüß Gott August. Das war dann halt der die Repräsentationsaufgaben wahrnimmt. Und das Gleiche finden wir auch bis 1999 in den Gemeinden. Wir hatten den hauptamtlichen Stadtdirektor oder Oberstadtdirektor und den Bürgermeister, der zu jedem 80. Geburtstag hinging. Das ist geändert worden, indem man eben diese beiden Funktionen zusammengefügt hat. Und man hat, das kann man positiv wie negativ sehen, man hat wirklich kleine Könige gemacht. Ja, auf Kreisebene und auch auf Gemeindeebene. Die Rechte des Bürgermeisters sind sehr, sehr weit ausgeweitet worden. Auch ein Problem der Kommunalpolitik, dass man den Bürgern rüberbringen musste, dass der Bürgermeister jetzt nicht mehr derjenige ist, der nur zum 80. Geburtstag kommt, sondern der tatsächlich, je nach Größe, eine Verwaltung im Vergleich eines mittelständischen Unternehmens leiten musste. Und bei manchen hat es geklappt, bei manchen waren aber auch, manche waren aber auch hoffnungslos überfordert. Ja? Wenn man zum Beispiel Lehrer ist, dann hat man vielleicht nicht unbedingt ein Wirtschaftsstudium und weiß nicht unbedingt, wie man eine Verwaltung führt. Aber die haben es auch gelernt. Ja, die Wahl des Landrates ist jetzt entkoppelt worden von der Wahl des Kreistages. Das gleiche gilt für die Bürgermeister. Es gibt mittlerweile wieder Bestrebungen, die rückwärts gehen, dass man das doch wieder zusammenfasst. Das ist so ein Ränkespiel zwischen CDU und SPD. Also zurzeit ist es noch so, dass tatsächlich diese Wahlen auseinandergelegt worden sind. Man muss, wenn man sich die Aufgaben des Kreistages anguckt, muss man grundsätzlich zwei Ebenen unterscheiden. Der Kreis hat also Selbstverwaltungsaufgaben, sprich, wo er selber bestimmen kann, was gemacht wird. Das ist dann die kommunale Ebene. Und zweitens funktioniert die Kreisverwaltung, der Kreistag, als sogenannte staatliche Behörde. Wir kennen sie auch als Kommunalaufsichtsbehörde. Und gleichzeitig ist dann der Landrat zum Beispiel Leiter der Kreispolizeibehörde. Staatliche Aufgaben, das andere, wie gesagt, im Gegensatz dazu die Selbstverwaltungsaufgaben. Ich habe hier einfach nur mal so ein Bild, nochmal, können wir auch schnell übergehen. Ne? Gewählt wird der Kreistag von den Bürgerinnen und Bürgern und auch der Landrat. Wir haben also eine Landratswahl und eine Kreistagswahl. Wir haben auf der einen Seite der Kreistag mit seinen entsprechenden Strukturen und auf der anderen Seite die Kreisverwaltung, die, wenn es denn richtig laufen soll, das umsetzt, was die hier beschließen. Man wird aus der Erfahrung der Vergangenheit wissen, dass das nicht immer unbedingt so der Fall ist. Ja, wen es interessiert, wir haben hier im Kreis Borken unseren Landrat Karl Zwicker, dann Herrn Passlick, Herr Dr. Passlick, wie heißt der nochmal? Dr. Horstmann, glaube ich, dann den Herrn Grotus und wer war das? Warnemünster, glaube ich. Ja. Also hier ist dann auch nochmal so ganz grob die Struktur abgebildet, die es im Kreis Borken gibt. Reine Info, ich denke mal, da muss man sich, wenn man sich dann mit der Kreistagsarbeit beschäftigt, mal nochmal gesondert darüber unterhalten. Wie sieht im Moment der Kreistag in Borken aus? Zurzeit ist es so, dass wir da fünf Fraktionen haben. Fraktionen sind freiwillige Zusammenschlüsse von Kreistagsmitgliedern, meistens eben über die Parteien. Wir haben hier eine CDU-Fraktion mit 30 Mitgliedern, eine SPD-Fraktion mit 13, UWG mit 6, Fraktion 90, die Grünen 5 Mitglieder, eine FDP-Fraktion mit 5 Mitglieder und ein Mitglied ist fraktionslos. Dazu kommen noch eine Stadtpartei und war noch irgendeine Wählervereinigung, ist auch noch mit einem vertreten. Ich habe die Zahlen nur hier schon mal reingebracht, weil wir uns vielleicht gleich bei dem Bereich Kreistag waren. Gemeinderatswahlen vielleicht angucken sollen, so im Bereich FDP, UWG, die Grünen, mit welchen Stimmenanteilen man tatsächlich schon relativ große politische Macht ausüben kann, muss man schon sagen. Also bei der jetzigen Konstellation des Kreistages zum Beispiel hat jeder Einzelne von den Parteien ein unheimliches Gewicht, weil wenn man die Stimmen zusammenzählt, dann wird man feststellen, dass die CDU-Fraktion schon seit langem keine absolute Mehrheit mehr hat, sondern immer auf die Zusammenarbeit mit irgendeinem von den anderen Fraktionen angewiesen ist. Findet man übrigens auch mittlerweile in vielen Gemeinden, ne? Bocholt, Rehde, Borken. Also die Zeiten auch hier im, ich sag mal, schwarzen Münsterland sind nicht mehr ganz so schwarz. Und naja gut, vielleicht kommt demnächst ein bisschen Orange dazu. Übrigens, schwarz-orange sieht gut aus. Ja, zum Thema Gemeinderat. So ein paar einfach Begriffsdefinitionen, sagen wir. Der Gemeinderat ist eben halt die politische Vertretung der Bürgerinnen und Bürger. Dabei wird die Hälfte der Gemeinderatsmitglieder in direkter Wahl gewählt und die andere Hälfte geht über die Verhältniswahl. Das ist die Ebene, die die Entscheidung trifft, die, hier steht es auch nochmal, die Verwaltung umsetzen soll. Jeder, der sich schon mal mit Kommunalpolitik beschäftigt hat, wird feststellen, dass es oft andersrum ist. Ne? Die Verwaltung macht die Vorlage, weil da sitzen die hauptamtlichen Kräfte, die nichts anderes machen, als sich mit entsprechenden Sachen zu beschäftigen. Und wir als Feierabendpolitiker müssen dann gucken, dass man hinterherkommt. Ist manchmal sehr schwierig, sehr aufwendig. Grundsatz sollte immer anders sein. Der Gemeinderat fällt die Entscheidung und die Verwaltung ist dafür da, das umzusetzen. Klappt aber nicht immer. Es liegt also daran, wie groß die Gemeinde ist. Wir haben hier im Kreis Borken Gemeinderäte von 20 bis 50, 90, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Leute in Bocholt sind. So in etwa in der Größenordnung liegt das hier. Ja, auch da muss man sagen, das ist ein Thema komplett für sich, aber ich habe mal hier so eine Mustergemeinde genommen, wo man bestimmte Aufgaben wiederfindet, die es in jeder Gemeinde gibt. So oder ähnlich ist jede Gemeinde strukturiert. Man hat einen Bereich zentrale Verwaltung, der kann sich dann noch schon mal anders nennen, aber die Bereiche, die da angegliedert sind, sind eigentlich immer die gleichen. Ja, insbesondere Sicherheit, die Ordnung und die innere Verwaltung. Wir haben den gesamten Schul- und Kulturbereich, wir haben Soziales und Jugend, je nachdem mit oder eigenen Jugendamt, dann Gesundheit und Sport, Gestaltung der Umwelt, das kann dann auch schon mal Umwelt und Planung heißen und so weiter, und eben die zentralen Finanzdienste, sprich die Kammerei, alter Art. So ähnlich sieht jede Gemeinde von ihrer Struktur aus. Ja, welche Aufgaben hat denn so eine Gemeinde? Der übliche Satz, den man an jedem Wahlkampfstand dann auch immer wieder mal hört: Was machen die denn da? Also die machen im Endeffekt das, was nach Artikel 28 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes und auch der Landesverfassung denen ermöglicht wird. Und zwar die sogenannten freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben. Dazu gehören zum Beispiel die ganze Bereich Theater, Museen, Grünanlagen, Sportplätze, Mittelvergabe für Vereine, Jugend und so weiter und so fort. Ob man eine Städtepartnerschaft eingeht, wie man Wirtschaftsförderung betreibt, teilweise im Bereich des Baurechtes, das sind die sogenannten Selbstverwaltungsaufgaben. Ich spreche die einzelnen Bereiche an und habe dann gleich nochmal so eine schöne Folie, da kann man das nochmal schön dran erklären. Das nächste sind die sogenannten pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben. Da sagt der Gesetzgeber, du hast das zu machen, aber wie du das machst, das kannst du selbst entscheiden. Das sind also die sogenannten pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben. Insbesondere findet man die im Bereich der Schulverwaltung, Kindergärten, großes Thema, Kita, ne, unter dreijährigen Betreuung und so weiter, Abwasser, Abfallbeseitigung, den Bereich Sozial- und Jugendhilfe, Gleichstellung und so weiter, gibt es noch ein paar Sachen mehr. Der dritte Bereich sind die sogenannten Pflichtaufgaben, die man zu erfüllen hat nach Weisung, nach Gesetze, Bundes- bzw. Landesgesetze. Hier habe ich zum Beispiel die Bereiche Melderecht, Zivilschutz, Ordnungsrecht, Bauaufsicht, wobei Baurecht sich über alle drei Bereiche hinwegzieht. Also die Gemeinde entscheidet, wo mache ich eine Wohnbebauung. Die nächste Ebene, der Kreis, sagt dann, okay, aber nur in dem Bereich. Also da greift das Ganze schon sehr stark ineinander über. Ich habe mal hier so eine Folie, wo man das ganz einfach erklären kann. Kommunale Aufgaben, der Selbstverwaltungsbereich, wie gesagt, einmal freiwillige Aufgaben. Da entscheidet die Gemeinde, ob und wie sie irgendwas macht. Ja? Bestes Beispiel Kultursport. Dann der Bereich pflichtige Aufgaben. Da wird gesagt, die Gemeinde hat Kinderspielplätze, hat Kitas zu bauen. Wie sie das dann aber umsetzt, das ist dann wieder ihr Bier. Der ganze andere Bereich sind die staatlichen Aufgaben, sogenannte Pflichtaufgaben. Da kann man nicht mehr entscheiden, wie und ob, sondern da gibt es klare Vorgaben. Das hat man so umzusetzen. Hier unser Ausweisrecht und Zivilschutzrecht und da gehört, glaube ich, auch teilweise die Feuerwehr zu. Und es gibt dann auch noch, wie gesagt, diese auftragsgebundenen Geschichten, die praktisch durchgereicht wird vom Bund bis zur Gemeinde. Das ist so grob gesagt das, was Gemeinde so an Aufgaben hat. Da gibt es auch eine entsprechende Rechtsaufsicht. Die allgemeine Rechtsaufsicht beschäftigt sich mit den Selbstverwaltungsaufgaben. Da gibt es nun mal Gesetze, wonach bestimmte Sachen geregelt werden müssen. Womit man öfters zu tun hat, ist die sogenannte Kommunalaufsicht, die es bei jedem Kreis gibt, die darauf achtet, dass bestimmte weisungsgebundene Aufgaben auch unter Beachtung bestimmter Regeln durchgeführt werden. Auch ein eigenes Thema für sich. Damit kann man nur so nebenbei so manche Entscheidungen, die Verwaltung oder auch Räte herbeiführen, ich will nicht sagen torpedieren, aber sehr mal vorsichtig überprüfen lassen, ja, ob eine entsprechende Entscheidung so zustande gekommen ist, wie es nach den Gesetzen vorgesehen ist. Wenn man da anderer Meinung ist, kann man jederzeit als Gemeinderatsmitglied die entsprechende Kommunalaufsicht im Kreis Borken anfragen, beauftragen. Und ich weiß aus Reda-Erfahrung, das haben wir mehrfach gemacht und auch mehrfach Erfolg gehabt. Ja, das zu dem Gebiet, sag ich mal, Strukturen, Gliederung. Ich weiß, dass relativ viel und relativ schnell ist, aber wie gesagt, wir wollen hinterher noch ein bisschen diskutieren und mehr konnte ich da nicht in die Tiefe gehen. Ich möchte so ein bisschen, weil das immer wieder Thema ist und wir auch gerade im Rahmen der Kommunalpolitik uns damit immer wieder beschäftigen müssen, Gemeindefinanzierung. Die Gemeinden finanzieren sich im Wesentlichen durch Steuern und sogenannte Schlüsselzuweisung. Dazu gehört im Wesentlichen die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, ganz heißes Thema, dann gibt es den sogenannten Anteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, der sogenannte oder die sogenannten Schlüsselzuweisungen im Finanzausgleich. Und ich habe mal jetzt einfach so eine Übersicht, die, muss ich dabei sagen, vom Kämmerer der Stadt Rehde erstellt worden ist. Wir sind dann mal angefangen, sowas wie einen Bürgerhaushalt, auch so ein Stichwort, zu präsentieren und daraus kommt so eine Übersicht. Hier sieht man das, was ich eben gesagt habe, die Bereiche Grundsteuer, Gewerbesteuer und Anteil an Einkommensteuer und Umsatzsteuer sind eigentlich die wesentlichen Punkte und wie gesagt die Schlüsselzuweisung. Und da muss man gleich noch ein paar Takte zu sagen, da liegen aber auch die Probleme. Wer sich hier zum Beispiel anguckt auf der Ausgabenseite, es gibt sogenannte Kreisumlagen, dadurch, dass man halt dass der Kreis für die Gemeinden bestimmte Aufgaben übernimmt, macht er das nicht nur aus karitativen Zwecken, sondern lässt sich auch dafür bezahlen. Ähnlich eines Abgabenhaushaltes, der sagt, ich brauche für meine Dienstleistung, die ich euch zur Verfügung stelle, einen bestimmten Betrag und den holt er sich aus der sogenannten Kreisumlage, der jedes Jahr oder die jedes Jahr äußerst umstritten im Kreistag ist, wo man dann auch sehr viel zu den Zeitungen lesen kann und immer ein heißes Thema. Ja, nur mal so als Übersicht, auch der, wie gesagt, der Gemeindefinanzierung, der ganze Bereich, dafür gibt es Seminare, die beschäftigen sich 5 Tage damit. Hier nochmal so als Übersicht, wofür wird das Geld denn tatsächlich auch ausgegeben? Insbesondere finde ich so den Bereich, sollte man sich immer vor Augen halten, sieht so oder ähnlich in anderen Gemeinden auch aus. Der Bereich Schulen immer ganz stark, der Bereich soziale Leistungen und Integration in Verbindung, das ist ein bestimmtes Modell, das es im Bereich Borken gibt, Servicepunkt Arbeit, wenn also die Gemeinde bestimmte Auftragsarbeiten übernimmt, die eigentlich der Kreis Borken macht, taucht der Bereich hier entsprechend auf. Die anderen Sachen, Straßenverkehr, klar, Unterhaltungsmaßnahmen, die sind natürlich auch immer teuer. So in etwa sieht die Geschichte aus. Hier nochmal eine weitere Auflistung, aber ich denke mal, so die wesentlichen Punkte haben wir genannt. Ja, das, was ich also viel mehr ansprechen möchte, sind eigentlich die Probleme der Gemeindefinanzierung. Hier heißt es so schön, die Gründe sind nicht monokausal, sondern es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Gründen, die da zustande kommen. Nur eine Aussage finde ich dabei relativ wichtig. Also unsere jetzige Wirtschaftskrise oder Finanzkrise mag sicherlich die eine oder andere Auswirkung der Probleme in der Gemeindefinanzierung erklären, aber sie ist nicht ursächlich. Sie erschwert die Geschichte, aber ursächlich liegen die Probleme woanders. Ein ganz großes Problem liegt in der sogenannten Instabilität der Gewerbesteuer. Wer sich ein bisschen kaufmännisch auskennt, weiß, dass sich die Gewerbesteuer im Prinzip nach den Gewinnen der am Ort ansässigen Unternehmen, daraus rekrutiert die sich. Wer sich ein bisschen steuerlich auskennt, der weiß, dass man solche Gewinne verteilen kann, gewichten kann. Durch Betriebsstättenverlagerung, durch Geschäftsstellenverlagerung habe ich große Investitionen, geht automatisch die Gewerbesteuer drastisch runter. Das heißt also, diese Gewerbesteuer ist keine zuverlässige Größe für die Gemeinde. Sie schwimmt unheimlich, das sieht man von Jahr zu Jahr. Je stärker man von großen Unternehmen am Ort abhängig ist, Urenco, Gronau oder Iglo, Regen, merkt man, sobald da irgendwas passiert, brechen eine gesamte Gemeindefinanzierung zusammen. Das ist ein großes Problem, was sich im Moment zumindest so noch nicht zu lösen scheint. Dann gibt es den Raum der Schlüsselzuweisung. Da gibt es zurzeit eine große Diskussion. Zu Weihnachten gab es dann einen netten Brief von der Landesverwaltung, von der Landesregierung. Die Schlüsselzuweisungen werden anders berechnet. Schlüsselzuweisungen sind Zahlungen des Landes, um einen bestimmten Ausgleich im Land herzustellen, damit nicht die eine Gemeinde sich alles erlauben kann und die andere Gemeinde gar nichts mehr sich erlauben kann. Diese Schlüsselzuweisung ist eine sehr, sehr komplizierte Berechnung. Bevölkerungszahl, dann geht es über Einnahmen, über die Steuerkraft einer Gemeinde. Es sind also ganz viele Komponenten und die Komponente, die im Moment ganz stark in der Diskussion ist, ist die sogenannte soziale Komponente. Führt im Zweifel dazu, dass eine Gemeinde, die sehr viele Bedarfsgemeinschaften, Klammer auf, Hartz IV hat, sehr, sehr viel Geld vom Land bekommt und eine Gemeinde, die vielleicht auch gute Strukturen aufweist und damit weniger Hartz-IV-Empfänger, sprich Bedarfsgemeinschaften hat, sehr, sehr viel weniger Geld bekommt. Ja, und wie ich gesagt habe, dieser Liebesbrief zu Weihnachten war dann so aufgebaut, dass dieser soziale Faktor bei diesen Schlüsselzuweisungen unheimlich stark gewichtet wurde. Dadurch bekamen die großen Städte, insbesondere im nördlichen Ruhrgebiet, bekamen auf einmal wesentlich mehr Geld, und Die ländlichen Gemeinden schauten in der Regel, tja, ne, in das berühmte leere Piratenrohr in dem Fall. Ja, dann gibt es den nächsten Punkt, der immer wieder Ärger macht. Hier steht so ein Satz, wer die Zeche bestellt, ne, oder eigentlich müsste da stehen, wer die Musik bestellt. Der sagt nicht nur, was sie spielt, aber der bezahlt sie auch. Ja, das ist dann so ein Kausalitätsprinzip. Die Landesregierung beschließt den Ausbau der unter dreijährigen Betreuung. Das ist eine reine Landesaufgabe, die sie aber an die Kommunen delegiert hat. Dann gibt es dann auch so einen Grundsatz, auch im Gesetz die Regel, dass sie dafür auch die Gelder bereitstellen muss. Da sich die Regierung das manchmal sehr einfach macht, wird das pauschalisiert. Pauschalisierung, weiß man, führt in der Regel nie zu Gerechtigkeit, sondern oft auch zu starker Ungerechtigkeit. Das heißt also, dass teilweise die Gemeinden viel mehr Aufwendungen haben, als sie vom Land überhaupt bekommen, obwohl sie eigentlich Landesaufgaben machen. Damit müssen sich viele Gemeinden beschäftigen. Alles, was der gesamte soziale Bereich, Integration angeht, streitet man sich immer wieder, auch über den Städte- und Gemeinderat, Städte- und Gemeindetag. Das ist ein ganz großes Problem. Dann hatten wir im Vorfeld der Diskussion mal kurz angesprochen, wir haben jetzt umgestellt von einer reinen Geldverbrauchsrechnung, das war die berühmte Kameralistik, auf eine sogenannte Ressourcenverbrauchsrechnung. Das ist das, was man aus der kaufmännischen Buchführung kennt, die DOPIG, nennt sich auch NKF, Neues Kommunales Finanzmanagement, und früher war das eben ein kameralistischer Haushalt. Ohne da drauf einzugehen, großartig, in der Geldverbrauchsrechnung wird eigentlich nur nachgewiesen, wie viel Geld habe ich für was verbraucht. Ende. Ganz grob. In der Ressourcenverbrauchsrechnung, da muss ich sagen, welches Geld habe ich verbraucht, welche Werte habe ich verbraucht und was muss ich aufwenden, um das wieder zu beschaffen. Also ganz normales kaufmännisches Denken. Ein Haus, 100 Jahre Nutzungsdauer, und wenn ich dieses Haus abnutze, dann habe ich eine gewisse Abschreibung und irgendwann muss ich ja das Haus vielleicht wieder neu kaufen. Also muss ich in meiner Rechnung berücksichtigen, dass es diese Abnutzung und Abschreibung gibt. Und das musste man, war so ein schleichender Übergang, bei den meisten so in etwa 2009, 2010, musste man dann in die Haushaltsberechnung mit einbeziehen. Hat dazu geführt, dass viele Städte ganz schön in die Knie gegangen sind. Ihr könnt euch vorstellen, wenn alle Straßen, alle städtischen Gebäude, von der Turnhalle, Gymnasium, hast du nicht gesehen, bisher nie einer Abschreibung unterzogen wurden und man jetzt hingeht und sagt, so, das Gymnasium hat eine Restnutzungsdauer von 25.000, hat einen Wert von 1 Million, also muss ich jedes Jahr das abschreiben. Das hat einige Gemeinden ordentlich in die Knie gezwungen und hat sicherlich die Probleme bei der Gemeindefinanzierung verschärft. Es gibt mittlerweile sehr gute Reformen dieser Gemeindefinanzierung. Es gibt eine wunderschöne Studie von der Bertelsmann Stiftung, die so ein sogenanntes Drei-Stufen-Modell entwickelt haben, also das ganze Steuersystem und Abgabensystem auf den Prüfstand gestellt haben und daraus ein meiner Meinung nach sehr gutes System entwickelt haben. Das lässt sich aber, egal von welcher Partei, im Moment politisch nicht durchsetzen. Aber wir werden an eine Neuorientierung und Neuaufstellung der Gemeindefinanzierung auf Dauer, wird da keine Partei dran vorbeikommen. Nur es ist tatsächlich politischer Harakiri so ein bisschen, da wirklich dran zu gehen. Ich gehe da nicht weiter drauf ein, kann man auch, glaube ich, schlecht lesen. Hier kann man einfach darstellen, vom Unterschied 2011, 2012, die Schlüsselzuweisung, da tauchen dann aber Beträge auf, dass eine Stadt, in dem Fall war es hier Regen, dann auf einmal rund 24% weniger Schlüsselzuweisung bekommen hat. Das war der berühmte Liebesbrief zu Weihnachten, weil einfach die sozialen Komponenten anders gewichtet wurden. Und wenn man dann die roten Zahlen sieht Der Kreis Borken war irgendwie so mit 8 Millionen beteiligt. Also da ging es schon um Beträge, die richtig wehtaten. Und das hat der Gesetzgeber im Wege einer Verordnung gemacht. Und damit stand er erstmal. Ja, Thema Gemeindefinanzen. Mein Thema Wahlen in NRW. Was haben wir vor der Brust? 2013 haben wir die Bundestagswahl, 2014 die allgemeinen Kommunalwahlen, 2000 und die Europawahl, das ist in dem Jahr auch. Und 2015 haben wir dann das, was ich eben angesprochen habe, die getrennte Wahl der Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte und so weiter. Sicherlich auch eine spannende Frage für die Piraten. Sind wir bis dahin so weit auf kommunaler Ebene etabliert? Sind wir da angekommen? Und hat man eine Chance, einen piratigen Piraten da tatsächlich auch für so eine Bürgermeistergeschichte aufzustellen? Wird sicherlich ein untergeordneter Aspekt sein, aber in dem einen oder anderen Fall kann ich mir das vielleicht auch vorstellen. Gut, die Landtagswahl 2017, denke ich mal, die brauchen wir noch nicht ins Auge fassen. Aber so Bundestagswahl, insbesondere Kommunalwahl 2014, hört sich weit an. Wenn man sich dann aber so wie wir im Aufbau noch befindet und auch Strukturen und so weiter bilden muss und auch, da komme ich gleich im Vortrag zu, schon mal mit bestimmten Sachen anfangen muss, denke ich mal, ist das nicht so wahnsinnig weit. Ich habe eben schon angesprochen, die Wahlen zum Kreistag sind ähnlich aufgebaut wie auch die Wahlen zum Gemeinderat. 50% der Sitze werden durch Direktkandidaten besetzt und 50% werden im entsprechenden Verhältnis abgerechnet, die da entsprechend erzielt worden sind. Hier sind nochmal so ein schönes Schaubild. Hier kann man nochmal sehen, die Leute hier oder die Parteien mit ihren 5 Mandaten, die machen mehr als 5%, sag ich mal, oder mehr als eigentlich ihre Anzahl an Sitzen hergibt Politik. Also hier so eine kleine Partei, in Anführungszeichen, wie die Grünen, wie die FDP, die sind tatsächlich gerade im Kreistag Borken das Zünglein an der Waage. Und um, sag ich mal, entsprechende Mehrheiten zu bilden, kann man also schon ordentlich pokern, muss man dabei sagen. Ist schon ganz interessant. Ja, das gleiche gilt für den schon angesprochenen Gemeinderat. Auch 50% werden über Direktkandidaten, 50% über Verhältniswahl gebildet. Die Kreistagsmitglieder und auch die Gemeinderatsmitglieder sind nun mal keine Hauptamtlichen, sondern die machen die ganze Geschichte ehrenamtlich, kriegen eine entsprechende Aufwandsentschädigung. Die ist in den kleinen Städten auch wirklich nur eine Aufwandsentschädigung. Von daher muss ich mal sagen, derjenige, der wirklich aus Überzeugung Kommunalpolitik macht, der muss es aus Leidenschaft machen. Und das Schöne ist vielleicht dann, da gibt es nicht ganz so viele Postenjäger. Weil Gemeindearbeit und Kommunalarbeit, da komme ich gleich noch drauf, das ist Arbeit. Das ist richtig Arbeit. Wer wirklich als Kommunalpolitiker tätig sein will oder auch als Kandidat dort auftritt, der muss sich bewusst sein, dass er richtig arbeiten muss. Hat sicherlich was damit zu tun, was ich eben schon gesagt habe. Da ist eine Verwaltung, die ist hauptamtlich tätig, die liefert säckeweise, papierkörbeweise an Vorlagen, auch auf Gemeindeebene. Und wir als Feierabendpolitiker müssen uns da einarbeiten, müssen da zumindest so fit sein, dass man dann hinterfragen kann, und nicht nur hinterfragen kann, sondern vielleicht auch eigene Akzente setzen kann. Das macht die Sache sehr schwierig. Dieses hübsche Bildchen hier, sag mal, was machen die denn da überhaupt? Werde ich hinterher nochmal aufnehmen, wenn es um Vorschläge und Denkansätze geht. Was macht denn so ein Gemeinderat? Ja, um jetzt den Übergang zu finden zu unserer hoffentlich dann startenden Diskussion, warum ist aus meiner persönlichen Meinung Kommunalpolitik so wichtig? Ich habe das hier mal wirklich sehr drastisch umschrieben. Für mich ist wirklich Kommunalpolitik die Lebensversicherung einer Partei. Man sieht es sehr schön zurzeit am Beispiel der Linken. bei denen die kommunale Ebene ziemlich stark wegbröckelt und mehr oder weniger damit auch die Partei wegbröckelt. Das Problem ist, man ist tatsächlich vor Ort erst angekommen bei den Bürgern, wenn man wirklich seine Themen, seine zielgruppenorientierte Themen tatsächlich in der Bürgerschaft verankert hat. Und das nächste ist für mich auch ganz wichtig, wenn man sich auf unterster Ebene, auf kommunaler Ebene gut vernetzt, schafft man auch nach oben hin entsprechende Akzeptanz. Wenn ich in einer kleinen Gemeinde einen guten Rückhalt habe und die Bürgerinnen und Bürger sagen, verdammt nochmal, die Piraten machen hier auf Ortsebene eine gute Politik, sind die auch wesentlich schneller bereit, das auf Kreislast, Landtags und Bundesebene zu potenzieren, sage ich in dem Fall mal. Das ist für mich ganz wichtig und das ist, glaube ich, für die Piraten auch ganz wichtig. Ich habe bewusst diesen Begriff aus der Informationstechnik genommen. Kommunalpolitik, Kommunalpolitiker sind das Backup einer Partei. Backup heißt immer Sicherung. Ich kenne das zumindest aus etablierten Parteien. Wenn man sich so langsam in die höheren Sphären geschwungen hat, bewegt man sich dann in so einem eigenen Zirkel. Auf jede Ebene und dann geht die Spirale immer höher und man sieht gar nicht mehr, woher man überhaupt noch wegkommt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich auch bei den Piraten immer ganz starken Wert drauf legen, die Bindung zur Basis, zu den Kommunalpolitikern, die das ausbaden müssen, was auf Landesebene oder wo auch immer beschlossen wird. Wenn die vernünftig ausgebaut ist, dann werden die Kommunalpolitiker auf unterster Ebene immer als Backup, als Sicherung dienen und sagen, Kinder, es kommt da oben mal wieder runter. Ist bei vielen etablierten Parteien im Laufe der Jahre deutlich weggegangen. Ja, geht schneller um, als ich gedacht habe. Die Wahlchancen der Piraten. Wir haben uns eben schon mal so ein paar Sachen, wo ich gesagt habe, achtet mal drauf, wie groß oder wie wenige Mandate schon relativ viel Macht ausüben können. Ich raff das ein bisschen. Hier sind einfach jetzt mal ein paar Listen. Und zwar geht es hier um die Landtagswahl 2012. Ihr kennt die Ergebnisse wahrscheinlich mindestens so gut, wenn nicht besser als ich. Ich gucke mir mal da hinten die Piraten an und sage mal einfach grob, das ist ein Potenzial, was da abgebildet wird von rund 6%, mal mehr, mal weniger. Einfach nur mal im Kopf halten. Wenn ich mir die Stimmenanzahlen und so weiter angucke, die wird man dann gleich vielleicht auch nochmal wiederfinden. Das sind hier die Erststimmen, die sogar noch eigentlich besser sind als die Zweitstimmen. Da kann ich durchaus sehr, sehr positive Aspekte rausziehen, weil es heißt, und das bestätigt das, was ich auch denke, wenn man eine Partei mit Köpfen füllt, hat man mehr Chancen, als wenn man nur ein Gebilde präsentiert. Das kann man eigentlich hier schon in Ansätzen zumindest sehen, dass in dem gleichen Ort bei den Erststimmen mehr geholt wurde, als bei den Zweitstimmen. Stimmt nicht in jedem Fall, aber Tendenz, denke ich mal, ist auf jeden Fall da. Ich habe mir hier nochmal die Kreistagswahl dann angeguckt, da waren die Piraten ja nicht bei, aber wenn man sich dann vielleicht so mal den Bereich, ich sag mal hier FDP, UWG, Grüne anguckt, so in den Bereichen, wo die sich bei 6%, dann machen wir uns natürlich auch mehr, aber wenn die sich da so bei 6-7% bewegen, damit haben die immerhin 5% Kreistagsmitglieder geholt. Und die machen mehr, habe ich eben schon mal gesagt, aufgrund der Konstellation. Die haben ein größeres Gewicht teilweise als Parteien, die doppelt so viele Mandate haben. Also, wie gesagt, mit 6-7%, denke ich mal, kann man, und das ist ja sicherlich ausbaufähig, weil wir, behaupte ich mal, unsere Politik ja noch nicht stark mit Köpfen gefüllt haben, sondern wir ja noch von vielen, unterschiedlichsten Strömungen da geprägt werden. Ja, vieles ist sicherlich auch so, wie ich das immer sage, eine globale Einstellung zu den Piratenparteien, die man vielleicht, gerade auf, oder vielleicht, die man auf kommunaler Ebene natürlich mit Leben füllen muss. Hier ist es auch nochmal. Interessant fand ich jetzt auch zum Beispiel die Kommunalwahlergebnisse. Hier sollte man sich auch mal wieder an diesen bisherigen UWG Grün, FDP orientieren, insbesondere wenn man sich die Stimmen anguckt. Wenn ich mir dann angucke, was wir auf Gemeindeebene bei der Landtagswahl geholt haben, da wären wir gut in vielen Gemeinden vertreten, ähnlich teilweise wie die FDP und so weiter. Ich sag mal, in der Stadt wie Rehde haben wir eine ähnliche Konstellation wie im Kreistag. Da hat die FDP mit ihren 3 Mitgliedern, ja, Anführungszeichen, einiges an Macht. Also die CDU oder die SPD und Grüne sind sehr stark darauf angewiesen, dass sie immer wieder entweder mit der UWG, mit der FDP Kontakt aufnehmen müssen, Zugeständnisse machen müssen. Also man kann auch mit relativ wenigen Mandaten kann man schon einen Großteil, was ein Großteil, aber einen Anteil an der Kommunalpolitik wirklich auch gestalten. Ja, hier ist nochmal so eine Zusammenfassung, wie die Aufteilung der Gemeinderäte sind. Wie gesagt, hier wieder der Bereich FDP, Grüne, UWG. Also so in dem Bereich, Rehde ist natürlich diese berühmte grüne Insel hier, kämpfe ich schon seit Jahren gegen, aber ist so. In dem Bereich, denke ich mal, können die Piraten mit Sicherheit landen und ich sage es nochmal, damit kann man Politik gestalten. Ja. Wir machen ohne Pause, denke ich. Von mir auch schon, ja. Ja, müsst ihr wissen. So, jetzt komme ich zu dem Bereich, wo wir hinterher, denke ich mal, auch ein bisschen drüber diskutieren können. Das sind so immer noch meine persönlichen Denkansätze und Handlungsvorschläge. Es gibt gewisse globale Ansätze, die sind über alle Gemeinden gleich. Und es gibt natürlich lokale Ansätze, genauso wie es eben globale Themen und lokale Themen gibt. Ich bin weder Grafiker noch sonst irgendetwas. Das habe ich mir jetzt einfach mit meinen einfachen Mitteln Photoshop mal zusammengeschustert. Ja, aber ich wollte es mal kurz machen. Haltest du so den Bereich Kommunalpolitik, so als Grundgerüst, da bist du jetzt durch? Jetzt nein. Musst du schon zu konkreten Vorschlägen, dass man was machen kann? Oder? Ja. Doch, das kann man sagen. Also das erste war so der Bereich Gliederung, bisschen Geschichte, Gliederung. Dann die Finanzierung, so ein bisschen mehr der aufklärende Bereich. Und jetzt würde ich eigentlich so sagen, was aus meiner Sicht, wo eigentlich die großen Chancen für die Piraten liegen und welchen Handlungsbedarf ich auch in manchen Bereichen sehen würde. Okay, dann würde ich noch mal eine Einleitung zu machen, dann mache ich einen zweiten Teil aus dem Part. Also. Du hast ja noch 194 Minuten, also. Ich wollte nicht. Okay. Das, der erste und zweite Bereich. Der erste Bereich, wie gesagt, ein bisschen geschichtlich. Der zweite Bereich, ein bisschen Aufklärung, Gliederung, Strukturen, Finanzen. Das, was, damit man so eine gewisse Grundlage hat. Das, was jetzt als dritter Teil kommt, würde ich tatsächlich so als Einstieg in die Diskussion nehmen, um zu sagen, wo liegen denn die Potenziale für, aus meiner Sicht, für Piraten, wo sind Felder, mit denen wir uns von den etablierten Parteien abheben können und welche Strukturen braucht man meiner Meinung nach, um eine professionelle oder halbwegs professionelle Arbeit als Piraten, also Öffentlichkeitsarbeit vor allen Dingen, als Piraten leisten zu können. Und ich sehe das, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, ich sehe das unabhängig von der Personaldecke. Weil wenn wir warten, bis die Personaldecke so weit ist, dass wir tatsächlich alles hundertprozentig ausfüllen können, wird es, glaube ich, schwierig. Okay, wie gesagt, ich bin hier kein Grafiker, ich habe einfach mal, um plakativ meine Bereiche darstellen zu können, mal mit einfachen Mitteln was gemacht. Für mich ist der Bereich Bürgerbeteiligung, wir nehmen sie mit ins Boot, gemeinsam Politik gestalten, ein ganz wesentliches Element, auch aus meiner kommunalpolitischen Erfahrung. Ich habe hier so ein paar Sachen, wie ich mir das auch vorstellen könnte, wie die Piraten auf anderen Ebenen auch tätig sind. Der Bürger, haben wir eben schon mal davon gesprochen, hat tatsächlich eine räumliche Nähe und auch eine persönliche Beziehung in der Regel zu seiner Stadt, eine sehr emotionale Bindung Und es gibt ganz, ganz viele Bürger, die tatsächlich mitgenommen werden wollen. Die wollen sich beteiligen. Ich sage mal, wieder ein Beispiel, weil ich mich da nun mal halt sehr gut auskenne, Bocholt Rehde, Umgebung Borken. Wir hatten in Rehde eines der ersten Ratsbürgerentscheide, sprich, wo der Rat seine Kompetenz an die Bürger weitergibt und die Bürger im Rahmen einer Wahl abstimmen können, ob sie eine bestimmte Sache haben oder nicht haben möchten. Bei uns ging es um eine Umgehungsstraße und wir hatten eine Wahlbeteiligung, die knapp bei 80% lag. Die Leute wollen, wenn es Themen sind, die sie berührt, wollen beteiligt werden. Und ich finde, das ist ein wahnsinniges Fund, womit Piraten auch arbeiten können, weil wir haben diese ganzen Strukturen. Ich sag mal, angefangen vom Mamme über Liquid Feedback und ich bin noch Neupirat, ich kenne noch nicht mal alle, aber ich habe festgestellt, es gibt Strukturen, über die verfügen die etablierten Parteien nicht. Die haben irgendwo mal ein Forum und irgendeiner betreibt vielleicht auch mal eine Internetseite. Aber diese aktiven Mitwirkungsmöglichkeiten, die, glaube ich, sind am allerstärksten bei den Piraten vorhanden. Und ich kann mir da einiges vorstellen. Zum Beispiel, wenn man das über unsere Medien sichert oder unsere Medien herausstellt, dann so Geschichten wie Stammtische, Bürgerversammlung, wo tatsächlich Leute mit uns über die aktuellen Themen diskutieren können, finde ich unheimlich gut. Mich persönlich hat es zum Beispiel vor kurzem beeindruckt. Ich bin als Gast in die AG Waren reingegangen und habe festgestellt, Herr Stopp, über was stimmst du hier eigentlich ab? Ich wurde gefragt, ob ein Parteitag da oder wo auch stattfinden soll. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, bei den etablierten Parteien wäre man niemals dazu gefragt worden. Da gäbe es irgendeinen Generalsekretär, der sich mit seinem Vorstand abspricht und damit wäre das Thema durch. Also die Möglichkeiten, die die Piraten haben und die wir auch wollen, dass Bürgerinnen und Bürger tatsächlich mit uns ein Thema bearbeiten und tatsächlich für ihre Stadt irgendetwas bewegen können. Also allein das schon in das Bewusstsein der Leute reinzubringen, wird schwierig sein. Aber ich denke, das ist ein Fund, wo Piraten wirklich mit wuchern können. Frühzeitige Beteiligung. Ganz tolles Thema. Ich könnte da wieder jede Menge Beispiele zu nennen. Aber meistens ist es doch so, es gibt eine Planung der Verwaltung. Der Gemeinderat wird erstmal nicht in öffentlicher Runde, sondern in kleiner Ausschussrunde darüber diskutieren, bis ein ziemlich fertiges Konzept entwickelt worden ist. Und das wird dann mit Glanz und Gloria und Schnittchen und Bierchen dem Volk präsentiert. Das ist Praxis. Da gibt es in Bocholt so, da gibt es in Regen so, da gibt es überall so. Und ich finde, da können wir richtig tätig werden. Ja? Wenn ich dann sehe, wenn wir hingehen und einfach nur die frühzeitige Beteiligung einfordern, städtebauliche Planung, eigene Workshops machen, Foren anbieten und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist ein Bereich, der kommt auch bei den Bürgern an. Sie wollen es. Ich habe hier zum Beispiel noch so ein paar explizit so ein paar Sachen hingeschrieben. Infostände in Brennpunkten. Ja, ich sag mal, wenn es irgendwo eine Bürgerinitiative gibt, die auf die Straße geht und sagt, wir sind gegen die 380 KV-Leitung, wir wollen eine Erdverkabelung, da gehören wir hin auf kommunaler Ebene. Weil von anderen Parteien siehst du da kaum einen. Außer es wird irgendwo im Rathaus eine ganz tolle Veranstaltung mit Medien und Presse und hast du nicht gesehen gemacht. Aber da muss man unterscheiden. Mache ich Medienarbeit oder will ich wirklich den Bürger erreichen? Und eins ist auch sicher, da gibt es tolle Studien zu, 80% der Wahlentscheidung der Bürger geht über Emotionen und nur 20% über Themen. Ja, wir sollten uns dafür einsetzen aus meiner Sicht, dass es mehr Bürgeranträge gibt, mehr Bürgerentscheide gibt, die sogenannten Ratsbürgerentscheide und so weiter. Wir sollten uns dafür aussprechen, insgesamt mehr Bürgerbeteiligung. Und ich glaube, wir können als Piraten das auch sehr gut darstellen, weil wir auch schon über bestimmte Strukturen verfügen und auch nachweisen, dass wir es tatsächlich auch tun. Mein zweites großes Thema ist die Transparenz. Oben drüber steht, wollten Sie nicht immer schon mal wissen, was die da machen? Und das Ding nennt man dann auch diesen DIDA-Effekt. Ja, ist nicht von mir, sondern hat sich mal einer mit beschäftigt. Ja, was machen die denn da? Und durch diese mangelnde Bürgerbeteiligung, die ich im ersten Punkt angeführt habe, kommt es eben dazu, dass sich die Bürger teilweise gar nicht mehr dafür interessieren. Was machen die denn da? Ich habe schon gar nichts mehr gehört. Reda-Bach-Projekt, mein Gott, da erzählen sie von 10 Jahren schon was von. Was läuft denn da überhaupt zurzeit? Es ist so, die Bürger werden nicht mehr mitgenommen. Es ist einfach aufgrund bestimmter Strukturen auch sehr schwer für die etablierten Parteien, von ihren gewohnten, Anführungszeichen, Ritus abzugehen und tatsächlich Transparenz zu üben. Vor kurzem gab es eine interessante Diskussion über die Mailinglisten, öffentliche und nicht öffentliche Ratssitzungen. Also die Tendenz ist tatsächlich so, dass es immer mehr Bereiche gibt, die in den nicht öffentlichen Bereich geschoben werden. Da braucht dann eben nur der Bürgermeister hingehen und sagen, hier sind persönliche Interessen von diesem oder jenem betroffen und deswegen nehme ich den gesamten Tagesordnungspunkt und hau den in den nicht öffentlichen Teil. Obwohl es vielleicht nur 2 Sätze sind. Das wäre dann auch Aufgabe der Piraten zu sagen, okay, die 3 Sätze, die machst du aber bitte schön dann im nicht öffentlichen Teil. Aber den Rest, den besprechen wir öffentlich. Ja, Transparenz, damit nämlich genau das nicht kommt, dass die Leute bei wichtigen Entscheidungen in den Kommunen irgendwann nur noch das Konzept mitkriegen und hinterher gar nicht mehr wissen, was passiert denn da überhaupt. Und sie wollen es wissen. Wenn man dann an dem Wahlkampfstand steht und den Leuten was erzählt, dann heißt es immer, ja, warum habt ihr uns das denn nicht gesagt? Ja? Medienarbeit ist noch eine andere Geschichte, komme ich gleich drauf. Aber die Leute vor Ort, sobald sie mit der Stadt sich irgendwie verbunden fühlen, mit den Themen irgendwie verbunden fühlen, irgendjemand, die mal betroffen gemacht hat, wollen damit reden. Hier so ein paar Ansätze einfach nur. Es kommt, stand heute wieder in der Zeitung. Warum darf man aus einer Ratssitzung nicht übertragen? Als Podcast, als weiß der Teufel was. Ne? Gibt es zurzeit wirklich Bestrebungen? Es lockert sich langsam. Aber öffentliche Sitzung. Ja? Wenn ich mir das angucke, zu einer Ratssitzung kommen, wenn es hochkommt, 10 Leute in Rede. Ist doch schon gut. Aber wenn ich mir das vielleicht von zu Hause eben an meinem Laptop angucken kann, ich glaube, da sind schon ein paar Leute mehr dabei. Man sollte dann auch diese Prozesse der Meinungsbildung, so wie wir das aus dem Mammel, Liquid Feedback und was weiß ich, was wir nicht alles haben, kennen, sowas stelle ich mir auf kommunaler Ebene vor. Dass man den Leuten sagt, Kinder, wenn wir eine Fraktionssitzung machen, da sitzt einer am PC und warum muss ich die Fraktionssitzung nicht öffentlich machen? Die Bereiche, ne, wenn es um Vergaben geht und so weiter, okay, die kann man auskoppeln. Die muss man vielleicht auch auskoppeln, weil da gibt es auch persönliche Interessen zu schützen. Also nicht der Ratsmitglieder, sondern der Bürgerinnen und Bürger. Aber warum kann in einer Sitzung der Piraten da keine Kamera mitlaufen oder ein Mikro mitlaufen und einer sitzt am PC und wenn irgendein Bürger eine Eingabe hat, ja, dann bringt er die eben halt mit in die Fraktionsrunde rein. Und ich glaube, wenn man solche Sachen transportiert und die Leute dann auch die Erfahrung machen, ey, die haben tatsächlich über mein Argument diskutiert. Da kann man viel mit erreichen. Dann natürlich auch eine öffentliche Dokumentation dieser Prozesse. Ganz wichtig bei Leuten. Auf kommunaler Ebene. Ganz wichtig. Versprochen und gehalten. Also man sollte, es gibt ja so einen Spruch, ne? Die Zeitung von morgen und so weiter, das ist ganz schnell vergessen. Nur vertut euch nicht, Leute. Auf kommunaler Ebene haben die Leute ein super Gedächtnis. Und insbesondere, wenn es um ihre Fragen, um ihre Themen geht. Also wenn du irgendeiner Frau am Waldstand, die berühmten Karl-Messing-Stände, gesagt hast, ich setze mich dafür ein, dass der Kindergarten bei euch in der Gegend nicht geschlossen wird. Und der wird geschlossen. Das behalten die Leute. Auf kommunaler Ebene behalten die Leute das. Also ganz wichtig, und das finde ich auch, Wahrheit versprochen und gehalten, finde ich ganz wichtiges Thema auf kommunaler Ebene. Genauso wie ich sage, das geht aber mehr Richtung eigene Partei, dass man sich öfters einfach mal hinterfragt, bin ich eigentlich noch bei der Wahlaussage, die ich getroffen habe oder nicht? Ja, so ein Controlling, so ein innerparteiliches Controlling finde ich ganz wichtig. Ja, und dann ganz, jetzt kommt mein beliebtes Thema, offensive Medienarbeit. Gleich wird Tobias sich fürchterlich erschrecken, welche Anforderungen ich an ihn stellen werde, aber bitte nicht persönlich nehmen. Wenn man lokale Medienarbeit betreibt, das ist ein Punkt, und der nächste ist dann die Öffentlichkeitsarbeit insgesamt. Also wie gesagt, ich habe da auch zum Beispiel ein ganz einwöchiges Seminar gemacht unter Leitung von Herrn Marquardt, Fokus-Chefredakteur, der eine super tolle Woche daraus gemacht hat. Wie gehe ich mit Journalisten um? Wie wichtig ist lokale Medienarbeit? Tipps und Tricks und hast du nicht gesehen? Also ganz spannendes Thema und ein ganz wichtiges Thema, insbesondere auf kommunaler Ebene. Das, was wir meiner Meinung nach auf jeden Fall brauchen, dass wir auf der Ebene Kreisberaten, ich habe geschrieben, ein oder mehreren offizielle Ansprechpartner für Pressearbeit brauchen. Meiner Meinung nach kann einer das, was ich gleich da an die Wand werfe, einer kann das gar nicht leisten. Ja, gerade im Kreis Borken nicht, wo wir so weit auseinander sind. Ne? Also ist für mich eine Aufgabe, die, ich werde es aber auch gleich noch ein bisschen ausführen, die einer schon fast nicht mehr leisten kann. Warum? Was soll der machen? Nach meiner Auffassung muss der für die Durchführung der Pressearbeit auf Kreisebene sich kümmern und muss eben auf Kreisebene auch Presseberichte erstellen, die eine regionale, sprich Kreisebene, Wirkung haben. Das, was er aber darüber hinaus machen soll, er soll die Pressearbeit vor Ort, lokal, unterstützen und koordinieren. Es kann nicht sein, dass in Gronau von der Kernaussage jemand anders redet wie in Bocholt. Das heißt, wenn also dort entsprechende Presseberichte gemacht werden, die müssen nicht zensiert werden, aber die müssen gesichtet und koordiniert werden. Das soll ja, meiner Meinung nach dann auf Kreisebene passieren. Das ist ja schon ein bisschen eine Diskussion, aber ich will jetzt auch nicht zwischendurch mal unterbrechen. Kein Problem. Ja, deswegen haben wir jetzt schon zwei Sachen aufgeteilt. Ja. Der zweite Teil betrifft ja auch mal eher den Kreis. Da haben wir alle Voraussetzungen für. Also wir haben alle Voraussetzungen dafür, zu sagen, wir können uns koordinieren im Kreis. Und da sehe ich gerade, ich glaube, wir sind besser aufgestellt als jede andere Partei. Dafür haben wir Pets, dafür können wir zusammenarbeiten. Und was du gerade schon gesagt hast, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass einer in diesem Fall derzeit ich das alleine machen soll, da habe ich ja schon geschrieben, das geht auch nicht. Das schaffe ich Zeit. Ich mache in der Partei auch grundsätzlich auch noch ein paar andere Dinge und da auch sehr viel. Da ist es nicht noch zu schaffen, dass ich habe noch Zeitungsberichte mitgebracht. Mache aber erstmal weiter. So ein paar Sachen, wo ich sage, da können wir kommunalpolitisch sofort wieder was aufgreifen. Ja. Aber ich halte das schon für wichtig. Also meine Arbeit meine Zusammenarbeit mit Journalisten zeigt einfach, um ein Beispiel zu nennen, die Frau Hecker aus Rehde-Bocholt, die macht also hauptsächlich Rehde, ein bisschen Bocholt auch, die wird den Tobias nicht anrufen, wenn sie eine Meinung zu irgendeinem Rehder-Problem haben will. Wenn die sagt, ja, hier in Rehde soll... Ja, was soll die auch sagen? Soll irgendwas gemacht werden? Wie stehen die Piraten denn dazu? Dann wird die sich nicht an Tobias wenden. Sondern dafür muss es, und der muss auch benannt werden, muss es jemand geben in Gronau, in Regen, in weiß der Teufel was. Man kann das vielleicht auch zusammenlegen, dass dann, was ich, Regen eben nicht nur, ne, nicht Regen, klein Regen, groß Regen. Da sind wir dann schon in unserem personellen Problem, weil wir es einfach nicht schaffen werden. Aber gut. Direkt anmerken dazu, wenn wir das schaffen, was du jetzt ja... Also ich wollte nur sagen, wir haben 17 Gemeinden und dafür brauchen wir 17 Leute. Oder, wenn man ein paar zusammenfasst, vielleicht 12, aber... Ich wollte noch einen Aspekt noch einwerfen, was du gesagt hast, wir sollten Infostände machen zu Themen, weil die Politiker sonst ja nicht da sind, aber wir wären da. Damit würden wir riesig auffallen, ich glaube, unterschreibt jeder, prima Sache. Da hätten wir aber noch einen weiteren Nebeneffekt. Wenn man im Kreis Borken feststellt, dass sie tatsächlich präsent sind, und wir haben in den Wahlkampf mit sehr wenig Leuten eine Riesenpräsenz auch hingekriegt, das könnte auch Leute motivieren, in der Piratenpartei aktiv zu werden. Klar. Ja, also, und ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Faktor ist, so geht Kommunalpolitik. Die Personaldecke mit der Zeit aufbauen kann. Ja, aber so geht Kommunalpolitik. Ich hau das mal einfach nur an die Wand. Weil wenn man wirklich vernünftig Pressearbeit machen will, dann muss das so oder ähnlich aufgebaut sein. Und deswegen sehr hoher Anspruch und meiner Meinung nach kann man das eben nicht alleine. Darf ich noch mal kurz fragen? Ja. Eine Vorstellung. Wenn wir jetzt gehen, wir können ja schlecht 17 Pressesprecher rein theoretisch benennen. Aber du würdest schon hingehen und sagen, es gibt einen konkreten Ansprechpartner für Rede, für Corona, für und so weiter. Also ich will, wie gesagt, jetzt hier keine Strukturdebatte aufmachen. Nur, ich glaube, mich interessiert das tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, man wird an bestimmten Strukturen nicht vorbeikommen. Der Bürger in Bocholt will eine Ansprechperson haben, wenn es um die Piraten geht. Der Journalist in Bocholt, der will eine Ansprechperson haben. Ob ihr die Pressesprecher nennt, Partei-Heini, Ortsvorsteher, weiß der, wie ihr das Kind nennt, ist ganz egal. Nur der will einen Ansprechpartner. Ich muss noch überlegen, wie sowas aussehen soll. Aber alleine von der lokalen Presse ist es ja schon so, dass es 3 oder 4 Zeitungen gibt, die das Kreisgebiet abdecken. Und allein da ist es ja auch schon so, dass die eigentlich immer einen Ansprechpartner haben wollen, der in ihrem eigenen auf jeden Fall Veröffentlichungsgebiet sitzt. Ja. Also alleine das heißt, die Mindestgrößenordnung richtet sich eigentlich nach den Pressemedien. Die sind dann um die 3 oder 4. Und wenn man dann sagt, man muss eben tatsächlich auch die lokalen Probleme anpacken, dann muss man da natürlich auch sozusagen im täglichen Wahrnehmungsbereich sein. Und das kann ja jemand sein, der da vor Ort auch lebt. Richtig. Und eben tägliche Zeitung liest, ja, die eben seinen Ort angeht. Ne? Und dann ist eben in der Größenordnung, die liegt eben dann irgendwo zwischen 10 und 17, weil eben nur wenige Orte so nah beieinander sind, dass die eben quasi in ihren Kommunikationsstrukturen dann auch miteinander verbunden sind. Ne? Also wie gesagt, mir ist vollkommen klar, dass wir mit unserer Personaldecke da an manche Grenzen stoßen. Deswegen hatte ich im Vorfeld schon mal angesprochen, wenn ich mir die Anzahl der Piraten, der gemeldeten Piraten, der Mitglieder angucke, dann denke ich mal, wird da hoffentlich noch Potenzial drinstecken. Daher müssen wir eben auch an diese Daten ran, um diese Leute dann vielleicht mal auch zu örtlichen Stammtischen zu motivieren und so weiter. Aber wir werden da nicht drum herum kommen, da bin ich von überzeugt. Wenn wir eine vernünftige Medienarbeit machen wollen, brauchen wir Leute, so wie du sagst, die sich mit den örtlichen Gegebenheiten auskennen. Im besten Fall sogar, die vielleicht sogar in den entsprechenden Orten durch Vereine, wie auch immer, entsprechend bekannt sind. Dass wir das mit unserem Personal nicht immer sicherstellen können, ist mir vollkommen klar. Pressearbeit. Das ist das, was ich gesagt habe, eindeutige Ansprechpartner, insbesondere auf kommunaler Ebene. Dann muss man, wenn man Pressearbeit macht, vernünftige Verteiler haben. Es gibt ganz viele Zeitungen hier in der Gegend, nicht nur die Borkener und die Bocholt-Borkener, aber ich sag mal, bei uns gibt es den Stadtkurier, den Bocholter Report und so weiter und so fort. Und da muss man auch erstmal sammeln, welche Medien gibt es denn überhaupt in der Gegend? Und es gibt eine ganze Menge. Ja, und gerade über die kleinen Käseblätter, in Anführungszeichen, Stadtblatt und was es da nicht alles gibt, kann man ganz viel Politik machen. Da kriegt man auch ganz viele Artikel rein, weil Journalisten sind von Hause aus faul. Und wenn man denen einen schönen Artikel liefert, dann kriegt man die gerade in diesen Käseblättern, die umsonst verteilt werden, in jeden Haushalt. Ja, da muss man sonst viel für rumlaufen und Zettelchen verteilen, kriegt man wirklich gute Artikel rein. Also ich habe das mal sehr forciert hier in der Gegend und das hat ganz hervorragend funktioniert. Ja, ne? Wie macht man sowas? Man muss aber natürlich dann auch schon mal zu den Reaktionen hin. Man muss also wirklich Antrittsbesuche machen, Gespräche machen. Also ich habe damals mit der Frau Hecker, ne, bei mir zu Hause auf der Couch gesessen, wir haben eine Flasche Wein getrunken und haben uns immer grundsätzlich darüber unterhalten, wie in dem Fall eine andere Partei sich lokale Pressearbeit vorstellt. Also da läuft also sehr viel eben über Beziehungen ab. Ne? Dass man auch irgendwo dann die Redaktion mit Bildmaterial versorgt. Von den Landratskandidaten, von den Kommunalkandidaten, von weiß der Teufel was. Ja? Die müssen in die Schublade greifen und müssen sagen, ach, ich schreibe mal Artikel zu Tobias, da ist er, klack. Da müssen die nicht erst nachfragen, ist Bildmaterial vorhanden oder so. Regelmäßige Informationen über eigene Aktivitäten. Da sind wir beim Thema, ne, jetzt kommen wir von eins zum anderen, Stammtische und so weiter. Natürlich muss ein Stammtisch, der in Bocholt stattfindet, Das ist ein Anruf in der Lokalredaktion, wenn man da bekannt ist, mach mal eben eine Ankündigung für unseren Stammtisch am Donnerstag. Aber das muss kommen. Sonst kommen immer nur die gleichen oder nur die Mundpropaganda. Aber dieses Medium, was zumindest immer noch so von 30-40% der Haushalte gelesen wird, die Tageszeitung, da muss dann eigentlich stehen. Ja? Übersicht über geplante Aktivitäten. Journalisten sind wirklich von Natur aus faul. Das heißt, wenn ich am Wochenende irgendwo samstags nachmittags um 4 Uhr irgendeine Aktivität habe, da wird der Lokalreporter nicht unbedingt kommen, aber die haben sehr viele freie Mitarbeiter, dann schicken die einen dahin. Journalisten sind von Natur aus faul, bis auf die, die das zufällig gerade auch hören. Ja, das geben die sogar zu. Das geben die sogar zu. Außerdem, ich denke mal, viele wissen, was ich meine. Ja, das ist auch so eine Geschichte. Klares Erscheinungsbild, das gehört für mich dann wieder zu dem Pressesprecher, der eben auch diese Mitteilungen, die da dann erstellt werden, auch entsprechend koordiniert. Es muss also da eine halbwegs klare Linie sein. Wenn man ein bestimmtes Thema hat, muss man sich mit Journalisten unterhalten, um bestimmtes Hintergrundwissen zu transportieren. Wie gesagt, da gibt es dann die berühmten informellen Treffs, die sind manchmal wichtiger als die offizielle Pressekonferenz. Aber die gibt es natürlich auch. Was ist denn ein informeller Treff mit Journalisten? Also ein informeller Treff ist zum Beispiel, wenn ich sage, liebe Frau X, wir treffen uns heute Nachmittag vielleicht mal im Café Mamba und ich würde mit Ihnen einfach gerne mal 2-3 Sachen besprechen. Das ist jetzt keine formelle Geschichte wie so eine Pressekonferenz, sondern wäre ein informelles Gespräch. Da ist natürlich der Schwierigkeitsgrad, du bist ja von deinen vorherigen politischen Aktivitäten auch an einem Bekanntheitsgrad gewohnt. Das soll nicht heißen, dass es bei uns nicht funktioniert. Es wird nur bei den Piraten noch eine ganze Runde schwieriger sein. Also ich merke jetzt schon jetzt, und nach der Landtagswahl ist natürlich das auch das Interesse der Medien extrem abgeebbt. Ich habe es auch im Landesparteitag auch gesehen. Ich habe keine Kamera wahrgenommen, das war vorher anders. Dass ich denke, das ist ein bisschen schwieriger, aber da müssen wir einfach dann drüber nachdenken, was wir bewältigen können. Ja? Das ist unsere Aufgabe. Ich wollte nicht sagen, es ist nicht gegen. Nein, nein. Ich wollte nur sagen, es ist nicht so einfach. Aber ich kann nicht vergessen, wie es vielleicht früher für dich gewesen ist. Journalisten sind auch neugierig. Das sage ich auch. Und ich glaube, gerade in dem Bereich, wenn es jetzt um Kommunalwahl geht, wird so mancher Journalist sagen, was bildet sich denn da? Was ist denn da? Was sind da für Leute? Und wenn man nicht nur Leute hat, sondern auch Themen hat, gut, das ist unsere Arbeit. Das wird unsere Arbeit sein, denke ich mal. Auch in den nächsten Jahren bis zur Kommunalwahl. Das wird unsere Arbeit sein, da komme ich gleich nochmal drauf, uns entsprechend auch bekannt zu machen. Ich habe das jetzt zwar jetzt schon ich habe es ja auch schon gesagt, wenn wir jetzt konsequent mit diesen kleinen Pressemitteilungen anfangen, um eben Themen aufzuarbeiten, die Pressemitteilungen, die Themen sind ja kleiner Weg dazu, ob das die Windkraftanlagen sind und was als nächstes kommt, wo jeder aufmerksam zuschauen muss, was denn uns da bewegt, habe ich so meinen persönlichen Traum von tatsächlich einem kommunalen Wahlprogramm, was wir abstimmen, wo wir gemeinsam arbeiten, hey, das ist das, was uns im Kreis überhaupt interessiert. Und das brauchen wir auch eigentlich, damit wir auch eben argumentieren können am Infostand. Ich möchte gerne argumentieren können für Rede, weil der Sigi vielleicht am Infostand jetzt gerade nicht da sein kann. Und dann will ich auch nicht sagen müssen, ja, da ist der Fachmann ist gerade nicht hier vor Ort. Da komme ich gleich nochmal zu. Gut, Thema, ja. Ich bin shit. Nee, deswegen nicht, aber es schon, passt schon. Ich habe jetzt hier so ein paar Ansätze mal reingeschrieben. Wir haben eben das Thema gehabt, darum geht es jetzt überhaupt. Bekanntheitsgrad steigern, Wahrnehmung steigern und so weiter. Das war immer die Frage, wie komme ich denn, wie gibt es denn die ersten Ansätze? Haben wir schon mal in einer Mailingliste da eine Diskussion gehabt? Also ich kann tatsächlich zu jeder Ratssitzung hingehen. Jetzt verlange ich wieder von dem einen Ansprechpartner vor Ort natürlich eine ganze Menge, aber der dann auch mal zur Ratssitzung hingeht und sagt... Alles nachdem ich die Welt gerettet habe, das dauert ein bisschen, ja. Ja, der dann tatsächlich da hingeht und einfach mal sagt, und da darf er, da sagt er, ich bin hier der Mitglied der Piratenpartei und ich hätte mal eine Frage zum städtebaulichen Projekt, bla bla bla bla bla. Also nach meiner Erfahrung, 90% dieser Einwohnerfragen stehen am nächsten Tag in der Zeitung. Interessanter als sämtliches Geblabbel von den Parteien. War übrigens für dich als Info alles schon unser Plan, ohne jetzt zu wissen, welche Ergebnisse das hat. Das war tatsächlich unser Plan. Wir haben uns vor der Landtagswahl genau darüber unterhalten, wollten wir alles machen. Wir hatten schon unsere Termine ausgesucht, was wir so besuchen wollen. Ja, und dann kam Hannelore um die Ecke. Was kam? Hannelore. Achso, ja. Okay. Das habe ich eben schon mal angesprochen, bei lokalen Brennpunkten, da gehören wir hin. Ich weiß, wie schwer das ist, auch Personal zu besetzen, aber da gehören wir hin. Damit kann man wuchern. Die anderen sind nicht da. Ich glaube, wir schaffen das ganz schnell, wenn der nächste Brennpunkt da ist. Also wir brauchen ja nicht mit 10 Leuten am Ende stehen. Nö. Also man muss jetzt mal, das ist jetzt auch keine Beschwerde, faktisch sagen, wir haben den Wahlkampf mit, ich sag mal, 5 Leuten bestritten. 5 Leute, die wirklich an einer Infostände nach hier und da mal eine Ausnahme. Was? Wahnsinn? Sag ich das so richtig? Ja. Kann man so sagen, oder? 5 Leute. So, die ganzen anderen Piraten, die waren dann weniger Infoständen. So, und deswegen sollte das für uns ein leichtes sein, das hinzukriegen. Wenn der Enthusiasmus auch nur annähernd genauso ist und die Außenwirkung durch die Infostände, dadurch, dass wir immer überall präsent waren, die war ja gigantisch. Tö. Dass das im Kern nur 5 Leute sind, das hat ja keiner wahrgenommen. Spätestens jetzt ist es raus. Es gibt im Vorfeld so einer Kommunalwahl und so weiter, gibt es sehr oft in den verschiedenen Städten immer so Podiumsdiskussionen, öffentliche Foren auf einmal, Workshops und so. Und da muss auch, ich bin wieder bei meinem örtlichen Ansprechpartner, ob er da selber ist oder jemand da hinschickt oder wie auch immer, da müssen wir vertreten sein. Das ist einfach so. Bei solchen Sachen, die werden schon dann sehr stark auch von den Medien in den Blickpunkt der Betrachtung oder in den Fokus der Betrachtung gerückt. Und da müssen wir gucken, dass der Mann vor die Frau vor Ort zumindest in solche Sachen dann auch weitergeht. Ein ganz erster Ansatz, und das hat sich wirklich, deswegen habe ich geschrieben, erprobtes Modell, um überhaupt den Zugang zu den Bürgerinnen und Bürgern zu kriegen, ist diese Geschichte, die funktioniert, kann ich wirklich sagen, aus mehreren Städten, die funktioniert. Man macht ein Schreiben fertig und sagt, so, lieber TSG 1840, was weiß ich was, wir sind eine neue Partei, die Piraten, habt ihr sicherlich schon gehört, wir wollen bei der nächsten Kommunalwahl hier antreten. Und wir möchten uns einfach mal mit euch zusammenzusetzen und um einfach uns auszutauschen, wo drückt euch der Schuh, was erwartet ihr eigentlich von Politik und so weiter. Und das zum Beispiel gar nicht medienwirksam, muss nicht sein, sondern im Rahmen einer Vorstandssitzung zum Beispiel. Hat super gut geklappt, weiß ich. Du schreibst die an, dann werden sie nicht alle melden, aber melden sich eine ganze Menge, die sagen, ja, warum nicht? Dann haben die so einen Tagesordnungspunkt, Gespräch mit den Piraten, da geht man dann dazu, diskutiert mit denen, sollte natürlich tunlichst was in der Tasche haben, sprich ein Konzept, damit man nicht alles Mögliche verspricht und so weiter, das bringt es nicht, aber einfach mit denen austauschen, zu hören, ja, wir sind schon seit Jahren, versuchen wir unseren Kunstrasenplatz und so weiter. Wir würden ja auch in Eigenleistung, aber bei uns hat noch nie einer mal einen Versuch gemacht oder weiß der Teufel was. Von der Sportförderung bis zum geht nicht mehr. Also da gibt es schon einige Möglichkeiten, das meine ich über alles, über Bürgerinitiativen, über Verbände, von den Versehrten bis weiß der Teufel was. Also es funktioniert. Man kriegt also über die Gemeinden dann die Liste der Vereine und Verbände, schreibt die an und kommt dann in die Gruppen rein. Das ist also mein erster Ansatz, den ich, also wenn ich soweit auf kommunaler Ebene aufbauen würde, machen würde. Nur weiter, sagt du hast jetzt eine ganze Reihe, das war ja so auch meine Erwartung an diesen Abend, eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht, was wir einfach tun können. Kannst, weil du deine Folien sehr gut kennst, darf ich dich darum bitten, einfach nur diese eine Breite in Textform, dann brauchen wir auch kein Ergebnis noch groß formulieren, weil das ist für mich so das Ergebnis des Abends. Das sind die Dinge, die wir konkret machen können. Wenn du die nochmal als E-Mail nur rausziehen kannst, dann würde ich das als Protokoll von heute Abend veröffentlichen, dann denken wir, das hilft uns wirklich weiter. Ja, der Punkt, den könnte man jetzt ausschmücken ohne Ende, und das ist auch ein eigenes Thema, strategische Öffentlichkeitsarbeit. Und ich denke mal daran, mangelt es oft auch. Hier ist so eine schöne Begriffsdefinition, ne? kommunalpolitische Öffentlichkeitsarbeit, bewusste, zielgerichtete und so weiter. Ich überspringe das mal ein bisschen, weil wir fortgeschritten in der Zeit sind. Wir sollten diskutieren. Genau. Ja, wollte ich gerade sagen, wir wollen auch noch ein bisschen diskutieren. Strategische Öffentlichkeitsarbeit zeichnet sich tatsächlich durch ein bewusstes Handeln aus. Wo ist der Unterschied? Das, was wir jetzt machen, ohne schlecht zu reden, ist, dass wir taktisch reagieren. Taktisch heißt ja immer auf irgendetwas reagieren. Strategisch zu denken ist aber nach vorne, ist Agitation. Wir nennen es auch Agenda-Setting. Oder so. Gibt schöne Worte für sowas? Also, ich glaube, ich musste bei den Zahnstichen beziehen, dass ich da irgendwie beleidigt sein könnte, weil die Professionalität in der Vergangenheit gefehlt hat. Die war schlichtweg da. Wir haben ja einfach angefangen und irgendwas gemacht. Da ist niemand beleidigt. Aber jetzt reden wir darüber, was wir besser machen können. Wir fangen jetzt an mit unseren kleinen Artikeln, dass wir Themen, die schon vorhanden sind, kommentieren. Das ist schon mal gut. Ein Punkt, um sich bekannt zu machen. Strategische Öffentlichkeitsarbeit heißt aber, wir gehen zum Beispiel in die Vereine, entnehmen oder nehmen dort entsprechende politische Handlungsrahmen mit, dass die uns sagen, pass mal auf, Kinder, kümmere dich mal um dieses Thema, da kümmert sich kein Mensch drum. Ja, ich nehme es auf, guck, ob das mit meinen politischen Idealen und Zielen in Übereinstimmung bringt und formuliere daraus eigene Ziele. Das ist der Gegensatz eigentlich zu dem, auf alles zu reagieren. Ne? Eigenes Thema, Public Relation. Ne? Ganz wichtig, wirklich Beziehungen aufbauen. Wie ich zum Beispiel an diesem einen Beispiel in die Vereine reingehen. Auf kommunaler Ebene läuft wirklich viel, 80% über Emotionen. Emotionen heißt Beziehungen aufbauen zu den Medien, zu den betroffenen Gruppen, Unterstützern. Wir kommen vielleicht gleich nochmal in der Diskussion zu Zielgruppen. Ich glaube, da machen wir uns, glaube ich, noch nicht so ganz viel Gedanken. Hier heißt es ganz klar, klare Ziele definieren, Themen formulieren, Botschaften entwickeln und dann aber immer zu gucken, für wen machen wir den ganzen Kram. Ja? Strategische Arbeit, da geht es darum, Schnittmengen zu bilden zwischen uns und unseren sogenannten Zielgruppen, wenn wir überhaupt wissen, welche Zielgruppen wir erreichen wollen. Jetzt muss man sich natürlich fragen, jetzt kriegen wir die Landtagswahl zurück. Ja. Ich denke daran zurück, was die CDU meiner Meinung nach im Wahlkampf falsch gemacht hat. Jo. Also von dem, was du da schreibst, ist eine ganze Menge nicht befolgt worden, aber das ist erfolgreich. Dafür haben sie auch... Würdest du das auch so sehen? Das würde ich genauso sehen. Dafür haben sie auch satt die Quittung gekriegt. Weil die waren nämlich nicht... Nein, die waren nicht am Bürger. Die waren nicht da. Das ist eben das, was ich durch den ganzen Vortrag ziehe. Die sind nicht angekommen. Die haben sich in ihrem eigenen Saft bewegt, haben gedacht, was soll's, wir stellen da jemand hin und wofür da steht, ist egal. Vorbeigefahren, hat einfach mal ein Wort gemacht, das war's ja. Ja, wofür da steht, ist egal. Der kann auch gar nicht artikulieren für das, was da steht, weil da war nichts an Substanz. Da fehlt genau das, worüber wir jetzt sprechen. Ja, da bin ich von überzeugt. Ganz wichtig für mich, da muss man irgendwann hinkommen. Das ist so ein Beispiel, was ich da genommen habe. Wir müssen wegkommen von dem Verkaufen und Werbung und weiß ich was und Reklame und so weiter zu machen. Ich habe hier geschrieben, miteinander reden statt verkaufen, Werbung statt Reklame. Das beste Beispiel, was ich dazu finde, ist, Reklame ist, wenn ich ein Mädchen toll finde und ihm dann sage, was ich für ein toller Kerl bin und dann frage, ob sie mit mir ausgeht. Das ist Reklame. Ich mache für mich Reklame. Werbung ist, ne, wenn ich zu einem Mädchen hingehe und sage, du siehst aber ganz hervorragend aus und sie dann frage, ob sie mit mir ausgeht. Das ist Werbung. Ich werbe mit ihrem Produkt, mit ihrem Aussehen. Öffentlichkeitsarbeit ist was ganz anderes. Ja, Öffentlichkeitsarbeit ist, wenn ich sage, wenn ich ein Mädchen toll finde und denn jetzt kommt der Satz, die schon so viel Gutes über den Sigi gehört hat, was für ein toller Typ der ist, dass die mich fragt, ey, gehst du mit mir aus? Hat geklappt, oder? In dem Fall hat er so halbwegs geklappt. Aber ist ein bisschen spaßig, steckt aber viel Sinn im Zweck. Da war was uns gefilmt ist. Grundsatz dazu, wir hatten die Situation auf einem nicht so erfolgreichen Tag im Rahmen des Wahlkampfs, wo dann einer der wenigen Besucher ja sagte, wir müssen uns als Partei Gedanken darüber machen, denn der Wähler sei ja ein Kunde. Und da habe ich sehr spontan gesagt, nein, für mich ist der Wähler kein Kunde. Und das, was so verstehe ich meine Arbeit in der Piratenpartei, und ich glaube, dass das auch viele andere so sehen, ich habe auch keine Umfrage dazu gemacht, aber wir machen ja nichts, damit es dem Wähler gefällt, sondern wir stehen für unsere Überzeugung in der Hoffnung, dass das eine Mehrheit findet. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Gut, dass er mitmacht. Umso besser, ja. Ihr habt jetzt gerade innerhalb von 2-3 Sätzen genau das gesagt, was ich hier reinschmeiße. Nein, ich finde das gut so, weil das wiedergibt. Da gibt es so ein paar Geschichten, vermittelt Standpunkte. Ich muss tatsächlich auch als Bürger wissen, wo stehen die denn überhaupt? Der zweite ist, mit dem, was die da von sich geben, kann ich damit was anfangen. Orientierung bedeutet, frei übersetzt, der Bürger versteht, was Handeln bzw. Nichthandeln für Folgen hat. Und wenn er das dann auch verstanden hat, dann ist es oft oder häufig so, dass er auch denjenigen, die dann seine Meinung vertreten, den entsprechenden Handlungsspielraum, auch die politischen Möglichkeiten bietet. Und dieser ganze Aspekt sollte zumindest unterstützt werden durch Planung und Steuerung von Kommunikationsprozessen. Das ist ein eigenes Thema, aber die Frage ist immer, das habt ihr eben gerade schon gesagt, für wen mache ich überhaupt was? Ein Schritt davor, wer bin ich überhaupt? Für was stehe ich denn überhaupt? Für wen mache ich es denn überhaupt? Wo ist denn meine Zielgruppe? Alles junge Leute? Alles nur Computernerds? Rothaarige, schwarzhaarige? Konservativ? Und so weiter. Also ein bisschen plastisch jetzt angesprochen. Aber eine vernünftige Kommunikation, vernünftige Öffentlichkeitsarbeit ist eine zielorientierte Geschichte. Daraus ergeben sich dann automatisch entsprechende Informationstransfers. Was muss denn meine Dialoggruppe, meine Zielgruppe, was muss sie denn von mir für Informationen bekommen? Das sind im Prinzip genau die Sachen, die ihr angesprochen habt, und das baut sich dann entsprechend auf und führt im Endeffekt, wenn es sauber durchgezogen ist, auch zur Veränderung der entsprechenden politischen Kräfteverhältnisse. Ich gehe in die Folie, habe ich ganz schnell weggeblendet, die würde nämlich jetzt ins Detail gehen. Das, was für mich die Arbeit der Öffentlichkeitsarbeit ausmacht, Aufmerksamkeit erzeugen. Das ist das Erste. Nach dem Motto, halt, stopp, da sind die Piraten, die gibt es. Man sollte die in irgendeiner Art und Weise wahrnehmen. Und erst dann, wenn man die wahrgenommen hat, kann man über Inhalte, über Köpfe, kann man dann auch die Bekanntheit steigern. Das geht über Köpfe, über Themen und Sachfragen. Ja. In der Vergangenheit ist es ja so gelaufen in Wahlkämpfen, ich rede jetzt von Landtagswahlkampf oder Bundestagswahlkampf, dass man gesagt hat, die Piraten wollen nicht mit Köpfen punkten. Und ich weiß gar nicht, wie so der allgemeine Stand dazu ist. Und ich habe schon damals gesagt, wenn es dann lokal wird, und für mich war ja damals Wesel ein Thema, dann habe ich damals schon gesagt, eigentlich brauchen wir genau das, wir brauchen dann eigentlich einen Gesichterwahlkampf. Weil ich der Meinung bin, dass der Wähler das erwartet. Also zumindest auf kommunaler Ebene ist meine persönliche Überzeugung, jetzt sage ich auch so, auch wenn das vielleicht nicht Piratenmeinung ist, Kommunalwahlen werden insbesondere über Köpfe entschieden. Weil auf kommunaler Ebene ist, sage ich immer wieder, die emotionale Ebene mit 80% Sachthemen sind sicherlich wichtig und die müssen auch fundiert sein, die müssen unterbaut sein. Eine Person muss dann eben halt diese Sachthemen mit Leben füllen. Aber man wird nie, mit Köpfen die Sachthemen, weiß Gott, wohin heben. Das ist auf kommunaler Ebene nicht so. Wenn ich in irgendeiner... Was Spannende ist eben sozusagen, da wir ja sagen, wir wollen eine neue Kultur in die Politik bringen, ja, und wollen wirklich die Politik 2.0 entwickeln, ist eben zu sagen, wie können wir schaffen, auf der einen Seite durchaus Politik mit Köpfen zu machen, aber das von der ganzen Logik her so zu unterlegen, dass man gerade in diesen ehrenamtlichen Bereichen der Politik, wo man zwangsläufig viel Fluktuation hat, wo Leute ausgebrannt sind, wo die zum Teil auch sich streiten, logischerweise, wo dann im Streit auch irgendwelche Leute den Battle hinwerfen und so weiter, sodass man in der Piratenpartei durchaus an manchen Stellen sich ein bisschen Zeit lässt, bis man die Köpfe wirklich präsentiert, aber dann sozusagen von vornherein Teams hat, wo man genau weiß, wenn dann irgendein Kopf aus welchem Grund auch immer wegfällt, hat man zwei, drei Leute dahinter, die das Ganze problemlos übernehmen, weil sie genauso in den Themen mit drinstecken und sagen, wir sind eben Piraten und ganz egal, wie viele von uns sozusagen aus irgendeinem Grunde hier verschwinden oder eben auch durch die Presse zerrissen werden, wir haben immer noch genügend dahinter, die dann wieder sagen, pass auf, hier bin ich. Und das ist, glaube ich, so eine Logik, wenn man die von Anfang an auch wieder strategisch angeht, dann kann man da genau nämlich wegnehmen, dass man sonst diese typischen Effekte hat, dass ein Kopf über Jahre und Jahrzehnte sich wichtig macht und im Endeffekt in dem Moment, wo er dann weg ist, plötzlich das große Vakuum da ist, weil es keine Nachfolger gibt und weil er eben auch keine zugelassen hat im Endeffekt. Alles, was du jetzt beschreibst. Ich muss auch was fragen. Ja. Sind Piratenköpfe denn so austauschbar? Das ersetzt mich jetzt ja geradezu. Einer ist weg, dann sind zwei Gleichwertige danach. Also das widerspricht auch bei der ganz normalen Lebenserfahrung. Das ist aber die Sache, wo wir hinwollen, wo wir sagen, und das ist natürlich das Schöne, das, das Schöne bei den Piraten ist tatsächlich, dass wir im Moment aus sehr vielen unterschiedlichen Richtungen Zulauf haben, gerade aus dem Grunde, weil die Möglichkeit der Beteiligung und der Zuwägung, des Mitmachens, des Einmischens so geringschwellig ist und vergleichbar zu allen anderen Parteien. Ne? Und dadurch haben wir zum Beispiel jetzt in einigen AGs und AKs, die teilweise sich mehrfach wieder aufgelöst haben aufgrund der Tatsache, dass eben in schwächeren Zeiten keine Leute mehr da waren, die was machen wollten, haben im Moment Zahlen, die gehen in die 20er, 30er Leute, die aktiv mitarbeiten, also ganz erstaunliche Mengen. Und wenn es darum geht, dass einer sagt, ich mache aber jetzt im Landesvorstand mit, wir brauchen sozusagen neue Koordinatoren, dann melden sich gleich 4, 5, die bereit sind, Koordinator zu machen für den Arbeitskreis. Also da ist einfach im Moment ganz klar sichtbar, dass durch diesen ganzen Schwung, den seit der Berliner Aktion im September 2011, ist eben sehr viel sowohl Interesse wie auch Sachverstand in die Partei reingekommen. Und das ist eine Geschichte, die man eben versucht, jetzt auch kulturell weiterzuentwickeln, dass wir eben wirklich sagen, wir sind immer offen für die Leute und wollen damit eben auch erreichen, dass wir bis auf die lokale Ebene runter die Partei eben wirklich stark machen durch eben eine neue Kultur, die heißt, man arbeitet zusammen und gibt eben auch diese Kommunikationsebene. Ne? Was ich sehr spannend finde, zum Beispiel, ich bin ja jemand, der studiert, komme aus diesen ganzen typischen Bildungsbürgerhaushalten und lerne in der Piratenpartei eben jede Menge Leute kennen, die nie eine Hochschule gesehen haben, auch überhaupt keinen Bezug zu diesen wissenschaftlichen Zusammenhängen haben, komme mit denen super aus und freue mich sehr über diese strukturübergreifenden Kommunikationsmöglichkeiten, die es da gibt. Ne? Und die Akzeptanz ist super. Man merkt zum Teil, gibt es eben, wenn man jetzt zufällig mal ein paar Leute hat, die eben aus so einem akademischen Zusammenhang kommen, ist eine ganz andere Diskussionskultur da, als sie sonst ist. Ne? Aber für mich ist das Schöne eben, dass es so viele andere gibt in dieser Partei und nicht wie in allen anderen Parteien, wo du immer den akademischen Oberbau hast. Und alle anderen sind sozusagen dann unwichtig. Was du jetzt aber sagst, ist, wo ich sagen würde, das eine schließt das andere aber nicht aus. Nee. Das, was du sagst, ist hundertprozentig richtig und das finde ich auch sehr spannend an der Piratenpartei. Ist ein Punkt, wo ich eben schon mal zitiert habe, dass man auf jeder Ebene, egal mit welchem, ja, auch wie du sagst, mit welcher sozialen Herkunft und mit welchem politischen Background, sich an jeder Ebene beteiligen kann. Das finde ich ganz wichtig. Nur, um auf meine Ebene runterzukommen, auf lokaler Ebene weiß ich erstens nicht, weil wir haben eben schon mehrfach über die Personaldecke gesprochen, es wäre schön, wenn man wirklich so viele Leute auf kommunaler Ebene in einer Gemeinde hätte, die dann eben ja, als Gruppe wahrgenommen werden und nicht als Einzelpersonen. Wobei ich immer noch davon überzeugt bin, wenn man tatsächlich bei den Bürgerinnen und Bürgern nachfragt, die Frage, wer ist das denn? Wer steckt denn dahinter? Das wird so kommen. Deine Argumentation hätte mich noch interessiert dazu, weil du da so im Kopf geschüttelt hast. Ja, weil ich das für relativ tatsächlich weltfremd halte. In den anderen Parteien war über Jahrzehnte auch Norbert Blüm zum Beispiel, glaube ich, war Facharbeiter in der CDU und so. Und im Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich der Bildungsstandard einfach angehoben. Fast jeder studiert, fast jeder macht Abitur. Es hört sich jetzt ja nett an, ich bin mit dem Polier zusammen in einer Partei und wir machen jetzt. De facto geht das am Leben vorbei. Hauptschulen gehen weg, ganz einfach. Und Leute, die Politik machen, sind auch in der SPD nicht mehr Arbeiter oder sonst irgendwas. Also das hört sich für mich wie ein bisschen so Blümchenwelt an. Wir sind jetzt alle hier zusammen. Und als Zielgruppe, finde ich, schließen die Piraten ganz massiv Leute aus, die nicht andauernd am PC abhängen, ganz einfach. Also ich kann einfach sagen, viele Frauen in meinem Alter, und die arbeiten im Büro mit dem PC und danach machen die das Leben nicht mehr an. Das heißt, und junge Mädchen, ich habe zwei Söhne, 20 und 22, davon hat noch nie einer bei den Piraten reingeguckt. Das wäre denn viel zu anstrengend, wenn ich sagen würde, machen wir doch mal. Also das ist jetzt noch ein weiteres Thema. Das wäre jetzt eine Zielgruppendiskussion. Ja, bei Offline, gerade ein großes Thema, wie kriegen wir die noch ins Boot, kann ich gleich noch was zu sagen. Haben wir vielleicht noch so ein paar Sachen noch nie mitbekommen, die wir vorhaben. Aber nochmal eben zurück. Also mein ich habe nur ein abgebrochenes Jurastudium, ne? Aber ich bin kein... Nein, ich war direkt selbstständig, bin sicherlich auch kein Standardfall. Aber sicherlich habe ich eine Erziehung genossen in einem wohlhabenderen Bereich, wo alles sicherlich auch bildungsmäßig einfacher war, als wenn ich jetzt vom heißen Sanitärgesellen der Sohn gewesen wäre, sage ich jetzt mal. Und der ist ja schon mal nicht schlecht gestellt. Aber nichtsdestotrotz habe ich in der Piratenpartei tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Leute... Wo man gesagt hätte, nach dieser Theorie, die können ja gar nicht so aktiv da sein, das passt alles nicht ins Bild, sehr erfolgreich in der Piratenpartei sind und wahrscheinlich auch in der etablierten Partei das so nie gemacht hätten, weil sie hätten lange Plakate kleben müssen. Ne? Wenn ich mir den Nimmzeug an die Mode kenne, ist ja auch. Ne? Es sind nicht die Leute aus dem oberen akademischen Graden, die das Politikgeschäft machen. Und besonders hier im Kreis Borken sind wir ja in dem Kreis in ganz Nordrhein-Westfalen mit dem geringsten Akademikeranteil und auch im Gymnasiastenanteil. Ne? Also Nordrhein-Westfalen. Münster machen 90%. Ja, bevor ihr in die allgemeine Diskussion geht, darf ich eben ganz kurz, ich bin auch gleich fertig. Dann können wir wahrscheinlich über alles reden. Als ein Punkt noch meine lokalen Themen, über die wir auch schon mal gesprochen haben. Wichtig finde ich eben auch, dass man auch bei jetzigen, jetzt schon vorhandenen Themen Stellung bezieht. Ich kann euch aus den Wahlkampferfahrungen sagen, wenn man vor ein halbes Jahr vor dem Wahltermin anfängt, Stellung zu beziehen zu bestimmten Themen, die Bürger, sage ich mal, seit längerer Zeit beschäftigen, dann wirkt man einfach nicht mehr glaubwürdig. Das ist einfach so. Jetzt kommen sie, ne, das sind so typische Sprüche, jetzt kommen sie aus dem Pushen. Ach, die haben auch noch was zu sagen dazu. Also da muss man aufpassen, ich sag schon mal, auf kommunaler Ebene, da haben die Leute ein besseres Gedächtnis. Das funktioniert ganz gut. Also wenn es Themen gibt, dann sollte man jetzt anfangen, die piratisch zu besetzen. Auch so ein Thema, das wird sicherlich zu Diskussionen führen. Man sollte wirklich keinen Parteistreit anfangen über Themen. Ja? Die CDU macht falsch, die SPD macht falsch, die FDP macht falsch. Wir haben eine sehr kostspielige Umfrage im Auftrag gegeben in mehreren Städten. Repräsentative Befragung, was die Leute am meisten nervt an Politik. Und das, was die Leute mit Abstand am meisten nervt, war der Politikstreit untereinander. SPD gegen SPD, SPD gegen FDP und so weiter. Das ist quer durch alle Kommunen. Und das heißt nicht, dass man Themen verschweigt, aber man muss da, sag ich mal, positiv besetzt rangehen. Der politische Gegner muss nicht überzeugt werden. Ich muss nicht meinen CDU-SPD-Kandidaten von irgendwas überzeugen. Der Bürger muss wissen, was wir wollen. Und dann muss der auch nicht die Aussage kriegen, ach, die Piraten sagen, die CDU macht alles schlecht, nicht so gut. Sondern die Piraten haben zu dem Thema eine Meinung und die machen es anders. Ist nur so ein Denkansatz. Aber wir haben ja schon eine Grundlage, die beim Wähler noch gar nicht angekommen ist. Ich meine, das ist ein Novum, als wir an der Pressemitteilung zum Koalitionsvertrag gearbeitet haben und natürlich ganz klar von Seiten der Piraten kam, so, jetzt reden wir über die Dinge, die im Koalitionsvertrag von SPD und Grünen gut sind und wir erwähnen die. Insofern arbeiten wir themenbezogen als Piraten. Wir sagen, wenn ein Thema in Ordnung ist, dann mögen wir zwar Opposition sein, wir werden aber hingehen und sagen, das ist der richtige Weg. Und wenn es nicht so ist, ist es der falsche Weg. Ohne, dass wir uns eben mit einer Partei streiten wollen. Das steckt dahinter. Ist die Grundlage schon da. Und wenn wir das auch noch transportieren, den Wähler hier auch verkaufen können, wir müssen nicht verkaufen, wir müssen den Wähler erzählen, das machen wir tatsächlich so. Und wir hatten eine Möglichkeit, dass an diesem Dienstag, an dem der Koalitionsvertrag rausgekommen ist, tatsächlich mehrere hundert Piraten an diesen 9000 Zeilen gearbeitet haben. Und wir haben quasi an dem Abend noch eine Pressemitteilung bearbeitet, wo wir von der Substanz her für 10, 15, 20 weitere Pressemitteilungen, die jetzt auch sukzessive zu den Einzelthemen kommen, die ganzen sozusagen Positionierungen schon hatten. Das ist ja das Tolle an der Kommunikationsstruktur der Piratenpartei, dass man solche Dinge über E-Mail-Verteiler, Twitter und rausgibt. Und es gibt plötzlich ganz viel Input, wo du siehst, die Arbeitskreisleute setzen sich dran, irgendwelche freien Piraten setzen sich dran und das Ganze läuft rein. Und du hast eben nicht die Notwendigkeit, dass du da irgendwie so einen Braintrust brauchst, der das alles irgendwie verarbeiten muss und sagt, aber hier 300 Seiten Koalitionsvertrag, da brauche ich ja 2 Wochen, bis ich ja durchgehe. Sondern die Piratenpartei kann das auf hunderte Köpfe verteilen und wir brauchen im Endeffekt 2 Stunden, bis wir da durch sind. Ne? Deswegen sage ich, es sind ja auch schon viele Strukturen da, die eben auch das hier umsetzen, was ich hier teilweise... Ja, die lokal natürlich noch fehlen. Ne? Ja, klar. Ja, darüber haben wir uns eben schon unterhalten. Ich bleibe bei meiner Auffassung, dass Kommunalwahlen tatsächlich über Kopfe... Es ist zumindest zurzeit so. Vielleicht können wir mit einer anderen Struktur das ändern, weiß ich nicht. Ich weiß nur aus meiner Erfahrung, so wie ich es bisher erlebt habe, Kommunalwahlen werden über Köpfe entschieden und deswegen... Ich will vielleicht an der Stelle noch mal erklären, woher das kommt. Das mir ist das schon klar, das System, was dahinter steckt, die Idee, die dahinter steckt, ist mir klar. Lassen Sie mich sagen, für die Aufzeichnung, die Idee ist ja, dass man sagt, wir wollen ja nicht den einen Oberboss, den Oberchef, denen hier ist das vollkommen klar, allen anderen hier eigentlich auch, das ist der Gedanke. Aber ich sag mal, die Machtstruktur hier lokal in der Politik, die ist ja dann nicht so gigantisch, wie sie von den Leuten angenommen wird, als wenn einer jetzt in den Bundestag einziehen möchte. Insofern ist der Gesichterwahlkampf, glaube ich, dann nicht so ein Problem. Also ich würde es auch befürworten, einen Gesichterwahlkampf zu machen. Zu skeptisch, Christian. Nein. Achso, ich dachte da so. Ja, das ist eigentlich schon mein Schlusswort, wo ich gesagt habe, ich bin aus Leib und Seele, ich gebe es zu, Kommunalpolitiker, wirklich Kommunalpolitiker aus Leidenschaft, weil ich glaube, dass man aufgrund der räumlichen Nähe, der emotionalen Nähe und der Bindung, die man auch zu den Bürgerinnen und Bürgern erreichen kann, unheimlich viel Feedback kriegt. Kommunalpolitik ist viel Arbeit, macht unheimlich viel Spaß und man kann auf keiner Ebene so schnell Erfolge sehen wie in der Kommunalpolitik. Und von daher habe ich gesagt, ne, die kommunale Schatzkiste hat auch für die Piraten einiges zu bieten. Und ich denke mal, da kann man einiges tun. Arbeit ist viel Arbeit. Nein, ja, lass uns. Danke. Ja, das wäre das. Ja, vielen Dank. Ja. Ja, das konnte man schlecht abschätzen. Ja, okay.